Geschichtshörbücher von Polarfilm. Hören und verstehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hören und verstehen. Geschichtshörbücher von Polarfilm. Die Geschichte der Deutschen von Karl Höfkes. Seit Tagen hüllt der Herbstnebel die unwegsamen Täler und Moore des Teutoburger Waldes in ein undurchdringliches Grau. Es ist September. Das Jahr 9 nach Christi Geburt. Ein kalter Wind weht die Blätter von den Bäumen. Regen verwandelt den Boden in einen schmutzigen Morast. In den mächtigen Kronen uralter Eichen krächzen die Krähen. Totengesang. Versteckt im schützenden Dickicht des Waldes warten seit Tagen schwer bewaffnete germanische Krieger auf ihre Beute. Römische Truppen, die sich auf dem Rückweg in ihre Winterlager befinden. Besatzungssoldaten, die seit vielen Jahren die germanischen Völker unterdrücken und ihrer Freiheit berauben. Kopf des Aufstandes ist der junge Cheruskerfürst Arminius. Eine Gestalt im Dunkel der Geschichte, über die wenig bekannt ist. Als Knabe nach Rom verschleppt, erlernte er dort das Kriegshandwerk. Seine dabei erworbenen Kenntnisse sollten den Römern jetzt zum Verhängnis werden. Im Schutz der Dunkelheit stürzen sich seine Männer auf die verhassten Römer. Tagelang tobt das blutige Gemetzel. Am Ende der Schlacht sind 3 römische Legionen vernichtet. Die Kunde ihres Untergangs ließ selbst das ferne Rom erzittern. Der siegreiche Aufstand war eine Zäsur in der Geschichte Germaniens. Eine als unbesiegbar geltende Macht war geschlagen. Im Teutoburger Wald zerbrach Arminius das römische Joch. Spätere Zeiten verklärten diesen Triumph zum Beginn der deutschen Geschichte. Doch hier ist historische Sorgfalt geboten. Denn Deutsche und Germanen sind nicht identisch. Auch Engländer und Norweger sind Germanen. Und dennoch käme niemand auf den Gedanken, ihre Geschichte als eine deutsche anzusehen. Richtig ist, Arminius' Sieg entriss das rechtsrheinische Germanien dem Einfluss des Römischen Reiches und erschuf damit die Voraussetzung für eine Entwicklung, die später in die deutsche Geschichte münden würde. Doch bis dahin sollten noch viele Jahrhunderte vergehen. Das Land, das später einmal Deutschland heißen würde, blieb für lange Zeit Durchgangskorridor verschiedener germanischer Stämme. Markomannen, West- und Ostgoten, Vandalen, Langobarden und viele andere verließen ihre ursprünglichen Siedlungsgebiete und machten sich auf nach Süden. In das sagenumwobene, reiche und sonnenverwöhnte Römische Reich, nach Spanien und nach Nordafrika. Die Völkerwanderung hatte begonnen und in Europa blieb nichts, wie es war. Über Generationen hinweg zogen germanische Völkerschaften von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Unter dem Ansturm ihrer Krieger zerfiel selbst das mächtige römische Weltreich in 2 Teile, in West- und Ostrom. Auch die tapferen Burgunder, die in der Gegend von Worms und Mainz ihre Macht begründet hatten und von deren Kämpfen das berühmte Nibelungenlied berichtet, gingen in den Wirren dieser Zeit unter. Wie war die Lage nach Ende der Völkerwanderung im 5. Jahrhundert nach Christus in Westeuropa? Zwischen Nordsee und Italien, Somme und Elbe, siedelten zu dieser Zeit 6 große germanische Stämme. Die Friesen, die Sachsen, die Thüringer, die Schwaben, die Bayern und die Franken. Von Nation, Staat, Reich oder Deutschland sprach zu dieser Zeit niemand. Jeder Stamm war unabhängig und wurde nach althergebrachter Sitte von Fürsten geführt und regiert. Diese Stammesordnung hielt, bis Chlodwig, ein fränkischer König aus der Gegend des heutigen Belgien, auf den Plan trat. Er begann im Jahre 486 einen Feldzug, an dessen Ende sich das Frankenreich mit der Hauptstadt Paris vom Atlantischen Ozean bis zur Saale und vom Mittelmeer bis zur Nordsee erstreckte. Als Chlodwig zum katholischen Glauben übertrat, hob er damit den bis dahin bestehenden religiösen Gegensatz zwischen den in seinem Machtbereich lebenden Römern und Germanen auf. Andererseits verstärkte er durch diesen Schritt den Unterschied zu den germanischen Stämmen, die sich ihren heidnischen Götterglauben bewahrt hatten. Die Dynastie der Merowinger, der Chlodwig entstammte, verlor nach seinem Tode zunehmend an Einfluss. Weil sich seine Erben untereinander stritten und nachwachsende merowingische Fürstensöhne immer wieder Attentaten zum Opfer fielen, verwaltete schließlich ein Beamtenstand, die sogenannten Hausmeier, das Reich. Diese gewannen über die Zeit einen stets wachsenden Einfluss und im Jahre 751 setzte schließlich einer von ihnen, Pippin der Kurze aus dem Geschlecht der Karolinger, den letzten Merowinger-König ab und übernahm an seiner Stelle die Herrschaft über das Frankenreich. Pippin war kein unbeschriebenes Blatt. Sein Vater war niemand anders als Karl Martell, der im Jahre 732 die aus Nordafrika vorrückenden Araber geschlagen und damit Europa vor dem Islam gerettet hatte. Da Pippin im Gegensatz zu den Merowingern nicht von Geburt an die Königswürde besaß, musste er seine Herrschaft auf andere Weise legitimieren. Er ließ sich zunächst von Bonifatius, einem von Rom zur Christianisierung Germaniens eingesetzten Missionar, und später vom Papst selbst salben und nannte sich König von Gottes Gnaden. Im Gegenzug unterstellte Pippin die fränkische Kirche dem Papst und unterstützte ihn im Kampf gegen die nach Italien eingedrungenen germanischen Langobarden. Er schlug deren Truppen, gründete in Rom einen Kirchenstaat, den er dem Papst schenkte und dessen militärischen Schutz er übernahm. Nach Pippins Tod übernahm dessen Sohn Karl die Herrschaft über das Frankenreich. Ihm würde die Geschichte später den Beinamen »Der Große« verleihen. Karl, ein treuer Gefolgsmann der Kirche, setzte seine Macht ein, um die heidnischen Sachsen zu christianisieren. Um ihren Widerstand zu brechen, ließ Karl mehr als 4000 Sachsenkrieger enthaupten, die heidnischen Heiligtümer zerstören und das Land verwüsten. Als der Anführer der Sachsen, Herzog Widukind, erkannte, dass weiterer Widerstand zwecklos war, gab er den Kampf auf, unterwarf sich Karl und trat zum katholischen Glauben über. Der Dank der Kirche ließ nicht lange auf sich warten. Als Karl am Weihnachtstag des Jahres 800 den feierlichen Gottesdienst in der Peterskirche besuchte, setzte ihm Papst Leo III., für Karl völlig überraschend, eine Krone auf. Das anwesende Volk brach in Jubel aus und feierte ihn als den von Gott gekrönten, friedenbringenden Kaiser der Römer. Genau das hatte Leo III. Beabsichtigt. Um diesen Schritt zu verstehen, muss man wissen, dass Karl in seiner Funktion als Schutzherr der Kirche nach Rom gekommen war, weil gegen den Papst schwere Vorwürfe wegen angeblichen Ehebruchs erhoben wurden. Dieser empfand es als persönliche Demütigung, sich vor einem einfachen Frankenkönig verantworten zu müssen. Wenn er sich schon vor einem weltlichen Herrscher rechtfertigen musste, dann nur vor dem höchsten Amtsträger, den die alte Welt gekannt hatte, dem römischen Kaiser. Wenige Tage nach dieser Krönung hielt Karl in Rom Gericht. Der Papst wurde freigesprochen, seine Gegner zunächst zum Tode, später zu lebenslänglichem Exil verurteilt. Ob wie böse Zungen behaupten, das Sprichwort »eine Hand wäscht die andere« bei dieser Gelegenheit oder in einem anderen Zusammenhang entstand, ist heute nicht mehr feststellbar. Wie dem auch sei, als Karl der Große am 28. Januar 814 im Alter von 72 Jahren in Aachen starb, hinterließ er seinen Söhnen ein in Grafschaften eingeteiltes, mit einer einheitlichen Rechtsprechung und einem Netz von Beamten ausgestattetes Reich, das sich von den Pyrenäen bis zur Ostsee und vom Atlantik bis zur Adria erstreckte. Zu Lebzeiten Karls waren an vielen Orten Kirchen, Klöster und Schulen entstanden, in denen Kunst, Wissenschaft und Literatur gefördert und gelehrt wurden. Die von den Mönchen verwendete Schreibweise, die sogenannte karolingische Minuskel, breitete sich in den kommenden Jahren über das gesamte Abendland aus und wurde zur Grundlage unserer heutigen Schrift. So sehr Karl auch die römische Kultur liebte, er blieb zeit seines Lebens ein selbstbewusster Franke. Auf seinen Befehl hin wurden die germanischen Heldenlieder gesammelt und aufgeschrieben. Er führte germanische Bezeichnungen für die Wochentage und Himmelsrichtungen ein und stärkte in vielen Bereichen das germanische Erbe in der aufblühenden abendländischen Kultur. Weil sich aus Karls großfränkischem Reich später Deutschland und Frankreich entwickelten, sehen heute beide Völker in ihm den Gründer ihrer Nationen. Von Deutschland und Frankreich war aber zu Karls Zeiten noch keine Rede. So gut Karl sein Reich auch organisiert hatte, ein entscheidender Nachteil führte unweigerlich zu seinem Untergang. Es war ein religiös bestimmtes Gebilde, ein Glaubensreich, dem jedes nationale Bewusstsein fehlte. Es bestand, solange Karl lebte. Seine Nachfolger hatten keine Chance, das Erbe aufrechtzuerhalten. Familienstreitigkeiten zerrütteten das Land und nur 30 Jahre nach Karls Tod teilten seine Enkel das Reich in drei Teile. Karl erhielt das romanische Westfranken, das spätere Frankreich, Lothar das Mittelreich, das spätere Lotharingen und Ludwig, dem die Geschichte den Beinamen der Deutsche gab, übernahm das germanische Ostfranken, aus dem sich später Deutschland entwickelte. Nach Lothars Tod wurde sein Mittelreich auf der Grundlage der Sprachgrenze zwischen Ost- und Westfranken aufgeteilt. Schon zur Zeit Karls des Großen bezeichnete man die Sprache der Ostfranken als die Deutsche. Der Begriff Deutsch stammt vom germanischen Theodisk, womit sich die germanischen Stämme Mitteleuropas von den romanischsprachigen, den Walhisk, den Welschen, abgrenzten. Doch weder Ludwig noch seine Söhne waren stark genug, das Erbe Karls des Großen vor äußeren Feinden zu schützen. Vor allem aus dem Norden drohte Gefahr. Immer häufiger drangen die Wikinger in das Ostfränkische Reich ein. Die rauen heidnischen Krieger überfielen Städte und Dörfer, plünderten und brandschatzten Klöster und Kirchen. Auf ihren schlanken Drachenbooten drangen sie auf dem Rhein bis Worms, auf der Mosel bis Metz und auf der Seine bis Paris vor. Gleichzeitig überschritten ungarische Reiterscharen aus dem Donauraum die Grenzen und entrissen dem Reich die Ostmark, das heutige Österreich und das östliche Kärnten. Kein König war da, um das Land und die Menschen zu schützen. Karls Nachkommen waren Schattenherrscher, unfähig, die Geschicke des Reichs zu lenken. Als das Geschlecht der Karolinger 911 mit Karl dem Dicken ausstarb, ging die Herrschaft wieder in die Hände ostfränkischer Stammesherzöge über. Der Gedanke, sich wie zu Zeiten Karls des Großen wieder mit den Westfranken zu vereinigen, spielte zu dieser Zeit keine Rolle mehr. Zu weit hatten sich die beiden fränkischen Reiche inzwischen voneinander entfernt. Als sich die ostfränkischen Stammesführer im Jahre 911 in der Kaiserpfalz zu Bamberg versammelten und den Frankenherzog Konrad zu ihrem neuen König wählten, war das Ende des Großfränkischen Reiches gekommen. Dieses Ereignis gilt heute als Auftakt zur deutschen Geschichte. Wenn damals auch keiner der Beteiligten darüber nachgedacht haben mag, so ist doch unbestreitbar, dass diese Wahl von einem neuen Zusammengehörigkeitsgefühl getragen war. Der Gedanke einer Teilung des Reiches in Stammesgebiete stand in Bamberg nicht mehr zur Debatte. Konrad I. blieb ein Vorspiel, denn er starb nur 8 Jahre nach seiner Krönung. Sein von ihm selbst vorgeschlagener Nachfolger war Heinrich, Herzog der Sachsen. Er wurde zunächst nur von den Franken und Sachsen unterstützt, gewann aber durch kluge Verhandlungen schließlich auch die Schwaben und Bayern für sich und wurde im Jahre 919 in Fritzlar zum ersten deutschen König gekrönt. Eine kirchliche Salbung durch den eigens eingereisten Erzbischof von Mainz lehnte Heinrich I. kategorisch ab. Heinrichs Krönung vollendete, was mit Konrads Wahl begonnen hatte. Das erste deutsche Reich war entstanden. Deutschland betrat die historische Bühne. Für Feierlichkeiten blieb damals keine Zeit. Wieder einmal war das Reich bedroht. Im Osten brauten sich dunkle Wolken zusammen. Ungarische Reiterheere verwüsteten das Land. In dieser Situation kam Heinrich das Schicksal zu Hilfe. Bei einem Vorstoß gegen die ungarische Nachhut fiel ein bedeutender feindlicher Heerführer in seine Hände. Als die Ungarn ein Lösegeld boten, um ihn freizukaufen, konterte Heinrich mit einem Gegenvorschlag. Für einen Waffenstillstand auf 9 Jahre würde er nicht nur den Gefangenen freilassen, er sei darüber hinaus sogar bereit, seinerseits eine Tributzahlung zu leisten. Die Ungarn rieben sich die Augen und ihre schwieligen, kampferprobten Hände. Mit einem solchen Gegner würden sie leichtes Spiel haben. 9 Jahre lang würde die Kasse klingeln. 9 Jahre hatten sie Zeit für Reiterspiele, Wein und Gesang. Danach, und daran zweifelte keiner von ihnen, würde man dem Sachsenkönig wieder zeigen, wer Herr im Hause ist. In den 9 Jahren ließ Heinrich keinen Tag ungenutzt verstreichen. Überall im Reich entstanden auf seinen Befehl hin befestigte Burganlagen, der Kern späterer Städte wie Quedlinburg, Goslar, Merseburg und Erfurt. Selbst um Abteien und Klöster wuchsen die zinnengekrönten Steinmauern in den Himmel. Das Ostfränkische Reich rüstete sich für den Tag X. Gleichzeitig entstand ein schlagkräftiges Reiterheer, gepanzerte Kämpfer, die jeden Gegner das Fürchten lehren sollten. Da für Manöver keine Zeit blieb, probte man gleich den Ernstfall gegen die aufständischen Slawen im Osten. In einem überraschenden Winterfeldzug wurde Brandenburg erobert und das feindliche Heer geschlagen. Heinrich war zufrieden. Er hatte die zur Verfügung stehende Zeit optimal genutzt. Als letztes ließ er Meißen an der Elbe zur Grenzfestung ausbauen. Dann zog er sich auf eine seiner Burgen zurück, setzte sich an ein wärmendes Feuer, stärkte sich mit einem frisch gebratenen Rehrücken und wartete auf die Ungarn. Diese erschienen pünktlich und siegesgewiss im Jahre 933, dem letzten Jahr des Waffenstillstandes, mit einem gewaltigen Heer in Böhmen. An der Unstrut, einem idyllischen Nebenfluss der Saale, trafen sie auf Heinrichs Panzerreiter. Der Sieg hätte vollkommener nicht sein können. Nach einer verheerenden Niederlage zogen sich die Reste des geschlagenen ungarischen Heeres zurück nach Osten. 20 Jahre lang brauchten sie, um ihre blutenden Wunden zu lecken. Erst dann wagten sie sich wieder nach Westen. Dieser Sieg wirkte nachhaltig auf das nationale Empfinden des jungen Reiches. Da alle deutschen Stämme ihren Anteil daran hatten, festigte er die staatliche Einheit ebenso wie das Gefühl, in einer sozialen Schicksalsgemeinschaft zu leben. Unter Heinrich erwachte die deutsche Nation zum Leben. Als er im Jahre 936 starb, wählten die Großen des Reiches seinen Sohn Otto zum Nachfolger und krönten ihn in Aachen feierlich zu ihrem König. Hätten sie geahnt, welchen Ideen Otto nachhing, hätten sie es sich vielleicht anders überlegt. Nach seiner Wahl zum König ließ er sich, anders als sein Vater, mit großem Pomp vom Erzbischof von Mainz salben und ordnete an, dass die Herzöge Hofdienste zu leisten hätten. Sein Ideal war ein starkes Reich, an dessen Spitze ein uneingeschränkter Herrscher stehen sollte. An die Stelle des freiheitlich-germanisch geprägten Königtums seines Vaters stellte er einen zentralistischen Herrschaftsanspruch. Eine politische Neuausrichtung, die den Widerspruch seiner Brüder und einiger Herzöge herausforderte. Es dauerte Jahre und kostete viel fränkisches Blut, bis alle Aufstände im Inneren des Reiches niedergeschlagen waren und Ottos Stellung als uneingeschränkter Herrscher des Reiches von allen anerkannt wurde. Aus dieser Position heraus setzte Otto konsequent den Umbau des Reiches fort. Um den Einfluss der Stammesherzöge zu beschneiden, erweiterte er die Macht der Kirche. Die Bistümer wurden mit großen Ländereien ausgestattet, die bewusst die alten Stammesgrenzen negierten und damit das traditionelle Rechtsgefüge auflösten. Zugleich erhob Otto die Erzbischöfe in den Stand von Herzögen. Er tat dies nicht ohne Hintergedanken, da er sich das Recht gesichert hatte, alleine über die Ernennung von Bischöfen und Äbten zu entscheiden, konnte er alle wichtigen geistlichen Ämter mit Männern seines Vertrauens besetzen. Da die Vertreter der Kirche unverheiratet waren und keine erblichen Lehen erstrebten, fielen diese nach ihrem Tod zurück an den König, der sie dann erneut ihm ergebenen Männern zuteilen konnte. Diese Regelung sicherte Ottos Herrschaft nachhaltig, schaffte aber für seine Nachfolger große Probleme, denn in den kommenden Auseinandersetzungen zwischen ihnen und dem Papst konnte dieser durch die ihm zum Gehorsam verpflichteten einflussreichen Kirchenfürsten die Politik in Deutschland in wachsendem Maße mitbestimmen. Noch waren Ottos Pläne nicht vollendet, als die Ungarn erneut mit einem riesigen Heer in Bayern einfielen. Die Niederlage gegen Ottos Panzerreiter saß tief und rief nach Revanche. Als der König daraufhin die Ritter zusammenrief, zeigte sich, dass sein Traum Wirklichkeit geworden war. Aus dem ganzen Reich und aus allen deutschen Stämmen folgten die Männer seinem Ruf. Im August des Jahres 955 trafen die beiden Heere auf dem Lechfeld bei Augsburg aufeinander. Die Ungarn erlitten dabei eine so vernichtende Niederlage, dass sie sich für immer nach Osten zurückzogen. In den von ihnen geräumten Landstrichen an der mittleren Donau siedelte Otto bayerische Bauern an, Ursprung der Ostmark, die in einer Urkunde aus dem Jahre 996 erstmals als Ostarichi erwähnt wurde und in der weiteren Geschichte Deutschlands noch eine besondere Rolle spielen sollte. Als Papst Johannes XII. Otto um Hilfe bat, zog dieser im Jahre 962 nach Italien, schlug die wieder erstarkten Langobarden und wurde zum Dank für seinen Einsatz in der Peterskirche vom Papst zum römischen Kaiser gekrönt. Das Jahr 962 gilt heute als Gründungsdatum des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das über alle politischen und geschichtlichen Wirren bis zum Jahre 1806 Bestand hatte. Der Begriff Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation war damals unbekannt und entstand erst 500 Jahre später. Das Heilige Römische Reich erinnerte an das untergegangene Römische Kaiserreich. Der Zusatz deutscher Nation war Ausdruck des im 15. Jahrhundert neu erweckten Nationalbewusstseins und sollte den vorwiegend deutschen Charakter des Reiches und den Beitrag der Deutschen zur abendländischen Kultur unterstreichen. Als Otto, den man inzwischen den Großen nannte, im Jahre 973 starb, konnte niemand ahnen, dass nur 30 Jahre später, nach dem Tode seines Sohnes Otto II. Und seines Enkels Otto III., das von ihm geschaffene Reich um sein Überleben kämpfen würde. Die Gefahr drohte wieder einmal aus dem Osten. Doch dieses Mal war der Grund hausgemacht. Um die Ausbreitung des Christentums auch bei den Ungarn und Slawen zu fördern, hatte Otto III. Auf einer Wallfahrt im Jahre 1000 das Erzbistum Gnesen gestiftet und damit die polnische Kirche aus der Oberhoheit der deutschen Erzbistümer herausgelöst. Zwar blieb der Herzog von Polen Lehnsmann des Kaisers, aber die eingeräumte religiöse Selbstverwaltung stärkte die polnische Unabhängigkeitsbestrebung nachhaltig. Schon Ottos Nachfolger, Heinrich II., bekam diese Entwicklung hautnah zu spüren. Der Krieg an der deutschen Ostgrenze wurde zum Dauerzustand. Erst westlich der Elbe war man vor den polnischen Attacken sicher. Als Heinrich II. Im Jahre 1024 starb, war Polen zu einem mächtigen Reich herangewachsen, das im Osten bis über Kiew hinausreichte. Im selben Jahr begann mit Konrad II. Die Regierungszeit der Salier, einem rein fränkischen Adelsgeschlecht. Konrad förderte die Entwicklung der Städte und sorgte für Landfrieden. Unter seiner Herrschaft wuchs das Reich bedeutend. Er gewann nicht nur Burgund zurück, sondern sicherte auch die deutsche Oberhoheit über Polen und Böhmen. In zwei Feldzügen besiegte er die aufständischen italienischen Fürsten und Städte, ehe er im Jahre 1027 in Rom zum Kaiser gekrönt wurde. Die kommenden Jahrzehnte waren geprägt vom Stand der Ritter, die germanische Kampfbereitschaft und höfische Gesinnung miteinander verbanden und zu höchster Blüte entfalteten. Die schwer gepanzerten Reiter sicherten die Macht des Königs und die Freiheit des Reiches. Ihre Zahl ist allerdings nicht mit der unserer modernen Armeen zu vergleichen. Ein Herzog befehligte etwa 50 Ritter, die bedeutendsten Erzbistümer nicht mehr als 100. Alles in allem standen dem König in Kriegszeiten einige tausend dieser verwegenen Kämpfer zur Verfügung. Vieles von dem, was heute in Filmen über die Ritter dargestellt wird, stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein. Ritter lebten in der Regel auf kleinen Gütern, die ihnen der König als Lehen übergeben hatte. Um ihre Burg oder ihr befestigtes Haus gruppierten sich die Gehöfte der Handwerker und Bauern, die dem Ritter unterstanden und von ihm abhängig waren. Das Leben in den Burgen war eintönig und beschwerlich. Im Sommer war es heiß und stickig, im Winter kalt und ungemütlich. Wohnlich ausgestattete Räume, Teppiche und Glasfenster waren eine Seltenheit. In der Regel pfiff der Wind durch die kargen Räume. Die Innenhöfe versanken bei Regen im Matsch und in den Burggräben türmten sich Unrat und Exkremente. Diese Umstände dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass zur gleichen Zeit bedeutende Zeugnisse deutscher Dichtkunst entstanden. Der freie Reichsritter Walter von der Vogelweide wurde zum ersten Dichter des deutschen Nationalstolzes. Die Werke Hartmann von Aues und Wolfram von Eschenbachs halten bis heute das ritterliche Wesen und seine Ideale von Ehre, Treue und maßvollem Leben lebendig. Um 1200 erschien auch das berühmte Nibelungenlied, eine Zusammenfassung der im Volk lebendig gebliebenen Heldendichtungen aus der germanischen Zeit, gepaart mit christlichem Geist. Besondere Bedeutung gewannen die Klöster, in deren Bibliotheken das Wissen der damaligen Zeit zusammengetragen wurde. Die Mönche studierten die heilende Wirkung der Pflanzen, beschäftigten sich mit geisteswissenschaftlichen Fragen und experimentierten auf dem Feld der Naturwissenschaften. An vielen Orten wuchsen gewaltige Kirchen in den Himmel, Zeugen einer hochentwickelten Baukunst und sichtbares Zeichen der kirchlichen Macht. Da die Mönche in der Regel die einzigen waren, die schreiben und lesen konnten, besetzten sie am Königshof wichtige Stellungen und dienten den Königen als Berater. Der dadurch wachsende Einfluss der Kirche mündete schließlich in einen offenen Machtkampf zwischen König und Papsttum, als Papst Gregor VII. Für sich auch die weltliche Vorherrschaft beanspruchte. Er verbot dem amtierenden König Heinrich IV. Bischöfe und Äbte einzusetzen und verlangte von ihm Unterwerfung. Ihm allein, so Gregor VII., stünde das Recht zu, Bischöfe zu ernennen, neue Kirchen zu gründen und Bistümer zu errichten. Wen er aus der Kirche ausschlösse, der sei vogelfrei. Außerdem beanspruchte er für sich die Unfehlbarkeit, ein päpstliches Urteil konnte von niemandem aufgehoben werden, denn die römische Kirche irrt nicht, hat nie geirrt und wird in Ewigkeit nicht irren. Der christliche Glaube wurde damit zum Dogma. Die Institution Kirche mit dem Papst an ihrer Spitze erhob sich selbst zur höchsten Macht auf Erden. Der Zeitpunkt der Auseinandersetzung war klug gewählt. Heinrich IV. War zu schwach, um die in der Vergangenheit erkämpfte Stellung seiner Vorfahren zu verteidigen. Einige Herzöge betrachteten die Entwicklung mit Schadenfreude, weil sie sich davon eigene Vorteile versprachen. Der Machtkampf eskalierte. Heinrich IV. Forderte den Papst auf, zurückzutreten, und dieser konterte, indem er den König aus der christlichen Kirche ausschloss und über ihn den päpstlichen Bann verhängte. Jetzt zeigte sich, wie mächtig die Kirche geworden war. Keine Hand war bereit, den König zu stützen. Kein Herzog trat an seine Seite, um ihm beizustehen. Heinrich IV. War ein Ausgestoßener in seinem eigenen Königreich. Wie ein geschlagener Hund floh er von Ort zu Ort, froh, wenn man ihm eine Holzschüssel mit warmer Suppe schenkte und ihm für die Nacht ein Strohlager bereitete. Um den totalen Machtverlust zu verhindern, erschien Heinrich IV. Im Jahre 1077 vor der Burg Canossa, etwa 25 Kilometer südlich von Parma, auf der Gregor VII. Gerade Station machte. In einem Büßergewand warf er sich vor dem Papst in den Staub und bat um Lossprechung von seinen Sünden. Nach 3 Tagen hatte er die Forderungen der Kirche erfüllt, die diese zur Buße schwerer Vergehen aufgestellt hatte. Ob er es wollte oder nicht, der Papst war gezwungen, dem reuigen Büßer zu verzeihen und ihn wieder in den Schoß der Kirche aufzunehmen. Diesen berühmt gewordenen Gang nach Canossa hatte Heinrich seinen Thron gerettet, aber seine Position als uneingeschränkter weltlicher Herrscher verloren. Einflussreiche Fürsten stellten sich gegen ihn und wählten einen seiner Söhne zu seinem Nachfolger. Ein Bürgerkrieg schien unvermeidlich. Bevor dieser ausbrach, starb Heinrich IV. Sein Sohn, Heinrich V., schloss im Jahre 1122 mit der Kirche das sogenannte Wormser Konkordat, in dem beide Seiten Einigkeit über die Wahl und das geistliche Amt der Bischöfe erzielten. Die kommenden Jahre waren für die Deutschen nicht die glücklichsten. Heinrich V. und seine Nachfolger rieben sich in Machtkämpfen mit inneren und äußeren Feinden auf. Die Auseinandersetzungen zwischen Welfen und Staufern führte das Land an den Rand des Bürgerkriegs. Polen, Ungarn und Dänemark nutzten die Schwäche des Reichs und forderten ihre staatliche Unabhängigkeit. Das Blatt wendete sich erst im Jahre 1152, als der 30-jährige Friedrich von Schwaben, ein Neffe Konrads, aus dem Geschlecht der Staufer in Aachen zum König gekrönt wurde. Mit ihm betrat eine große Persönlichkeit den Schauplatz der Geschichte. Schon in seiner Thronrede ließ Friedrich I. keinen Zweifel an seinem Ziel, die Wiederauferstehung des Reiches in alter Macht und Herrlichkeit. Wegen seines rötlichen Bartes nennt ihn das Volk ebenso ehrfürchtig wie liebevoll Barbarossa. Friedrich war das, was man heute salopp einen Macher nennen würde. Ob er auch ein Gewinner war, darüber streiten die Historiker bis heute. Durch einen Ausgleich mit seinem mächtigsten Gegenspieler, seinem eigenen Vetter Heinrich dem Löwen, schuf er Frieden im Reich. Der Tradition folgend zog er mit seinen Rittern nach Italien, um sich in Rom zum Kaiser krönen zu lassen. Doch inzwischen hatten sich hier die Verhältnisse einschneidend verändert. Seit 20 Jahren war kein deutscher König mehr in Italien gewesen. Die großen, durch den Handel mächtig gewordenen italienischen Städte hatten sich an ihre Unabhängigkeit gewöhnt und schützten ihren Reichtum mit starken Mauern und Wachtürmen. Sie dachten nicht mehr daran, sich den Befehlen eines deutschen Königs zu unterwerfen. Alle Versuche Friedrichs, den ererbten Anspruch mit Gewalt durchzusetzen, scheiterten. Italien hatte sich innerlich vom Reich entfernt. Im Reich selbst zog in dieser Zeit eine neue Idee die Menschen in ihren Bann. Wie ein Rausch fraß sie sich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Überall im Land riefen Mönche und Prediger die christlichen Ritter zu den Waffen. Im heiligen Land herrschten die Ungläubigen. Es sei die Pflicht der Christen, Jerusalem vom Terror des Islam zu befreien. Heute setzt die Propaganda eher auf angeblich vorhandene Massenvernichtungswaffen und Bedrohungsszenarien nie gekannten Ausmaßes, um die Menschen auf den Kampf gegen den Terror einzuschwören. Damals reichten einige Augenzeugenberichte von angeblichen blutigen Übergriffen gegen Christen, um die Welt in Gut und Böse aufzuteilen und die Idee eines Kreuzzuges in die Köpfe der westlichen Welt zu tragen. Innerhalb weniger Jahre versank ganz Westeuropa in einem Taumel von Religiosität und Massenhysterie. Die christlichen Krieger kennzeichneten ihre Mäntel mit einem roten Kreuz, griffen zu den Waffen, verabschiedeten sich von ihren Familien und zogen zu Tausenden in Richtung Jerusalem, wo sie jämmerlich verreckten. Der religiöse Taumel kannte keine Grenzen. Weil christliche Prediger ihnen versprochen hatten, dass sie trockenen Fußes von Italien aus über das Meer nach Jerusalem gehen könnten, um dort ein Friedensreich zu errichten, zogen im Jahr 1212 sogar 20.000 deutsche Kinder in Richtung Süden. Auch auf ihren Pilgergewändern prangte das Kreuz als Symbol der Erlösung und des Schutzes. Ihr Schicksal war nicht minder schrecklich. Die meisten starben schon auf dem Weg an Hunger, Durst und Erschöpfung. Nur wenige erreichten Brindisi in Unteritalien, wo auch sie schließlich verwahrlost umkamen. 1189 brach auch Friedrich Barbarossa gemeinsam mit dem englischen König Richard Löwenherz und Philipp II. Aus Frankreich zum Kreuzzug auf. Nur wenige Monate später ertrank der deutsche Kaiser beim Baden im Fluss Salef in Kleinasien. Sein Grab ist bis heute unbekannt. Friedrichs Sohn führte den Kreuzzug weiter. Doch auch ihn ereilte das Schicksal. Er selbst und viele seiner Ritter wurden in der Nähe Jerusalems von einer Seuche hingerafft. Als die abendländischen Christen gegen Ende des 13. Jahrhunderts, nach dem Verlust Jerusalems, schließlich auch die letzten Küstenstädte an die Türken verloren, war das Zeitalter der Kreuzzüge beendet. 5 Kreuzzüge hatten Tausenden von Rittern Leben und Gesundheit gekostet. Deutschlands Blutzoll war gewaltig und schwächte die Kraft des Reiches nachhaltig. Obgleich die Vision des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation durch den Abfall Italiens längst zu den Akten der Geschichte gelegt war, schaffte es Barbarossas Enkel Friedrich II. Noch einmal, das Reich von der Südspitze Siziliens bis zur Ostsee und von der Rhone bis zur Oder unter seiner Regentschaft zu vereinigen. Allerdings zu einem hohen Preis. Angesprochen vom südländischen Lebensstil und dem angenehmen Klima, verlegte der König seinen Wohnsitz nach Italien. Deutschland wurde zur Provinz. Doch Italien war nicht das Land, von dem die Staufer träumten. Immer wieder kam es zu blutigen Aufständen der reichen italienischen Städte und zu kraftraubenden Machtkämpfen mit dem Papst. Als Mitte des 13. Jahrhunderts der letzte Stauferkönig nach 23-jähriger Gefangenschaft in Bologna starb, und mit ihm das einst so mächtige staufische Kaiserhaus unterging, begann in Deutschland die schreckliche, die kaiserlose Zeit. Das Land zerfiel in Regionalstaaten. Vom Reich sprach niemand mehr. Notkönige wie Rudolf von Habsburg wurden eingesetzt, Marionetten ohne Macht, vor allem aber ohne nationale Visionen. Königswürde und deutsche Nation hatten nichts mehr miteinander zu tun. Das Rittertum war seiner ursprünglichen Aufgabe, für Kaiser und Reich zu kämpfen, beraubt und rieb sich in endlosen Streitigkeiten zwischen den Städten und Landesherren auf. Um überleben zu können, mussten einzelne Ritter schließlich Kaufleute und reisende Händler überfallen und ihr Dasein als Raubritter fristen. Die deutsche Geschichte versank in einen Dämmerschlaf. Ein Zustand, der 250 Jahre anhalten sollte. Generationen kamen und vergingen, ohne Spuren zu hinterlassen. Man lebte, liebte, stritt und starb. Im Buch der Ereignisse finden sich nur unbeschriebene Seiten. Es reicht daher, wenn wir uns der Entwicklung wieder im Jahre 1517 zuwenden. Dann allerdings müssen wir sehr sorgfältig hinsehen, denn die sogenannte Neuzeit betritt mit einem Paukenschlag die Bühne der Geschichte. Nutzen wir die Atempause, um einige Kapitel unserer Vergangenheit zu beleuchten, die weniger spektakulär, dafür aber umso folgenreicher waren. Die deutsche Ostkolonisation, den Ritterorden, die Hanse sowie die großen Erfindungen deutscher Wissenschaftler und Forscher. Die deutsche Ostkolonisation besitzt eine lange Tradition. Schon im 3. Jahrhundert nach Christus zogen die Goten den Dnjepr entlang in Richtung Schwarzes Meer, wo sie ein neues Reich begründeten, dessen Spuren sich bis in das 18. Jahrhundert erhielten. Politisch gefördert wurde die Ostkolonisation erstmals im 12. Jahrhundert von Heinrich dem Löwen. Herzog Heinrich aus dem Geschlecht der Welfen zählt zu den herausragendsten Persönlichkeiten des Hochmittelalters. Im Gegensatz zum deutschen Kaiser, der sich wie seine Vorgänger nach Italien wandte, richtete Heinrich seinen Blick nach Osten. Aufschwung gewann die Ostbesiedlung durch eine Organisation, die während der Kreuzzüge ins Leben gerufen wurde. Fern der Heimat hatten deutsche Ritter eine Bruderschaft zur Pflege kranker und verwundeter Mitkämpfer gegründet, aus der sich 1198 der Deutsche Ritterorden bildete. Dessen erklärte Ziele lauteten Kreuz und Schwert, Christianisierung und Kolonisierung. Im Jahre 1226 bat der christliche Polenfürst Konrad von Masowien den Orden, der damals vom Hochmeister Hermann von Salza geführt wurde, um militärische Hilfe gegen die heidnischen Prutzen und Litauer. Als Dank versprach er dem Orden das Kulmer Land mit allen zukünftigen Erwerbungen. Die Ritter folgten dem Ruf, ergriffen Schild und Schwert und ritten gen Osten. Bis 1285 dauerte die blutige Auseinandersetzung mit den Prutzen. Erst dann folgte eine Epoche friedlicher Kolonisation. Hinter den Rittern zogen deutsche Bauern und Siedler in das vorher kaum genutzte Land, das später die Bezeichnung Ostpreußen tragen sollte. Bis zum Jahre 1410 gründete der Orden hunderte Städte und Dörfer, darunter Elbing und Königsberg. In Thorn entstand das größte Rathaus Deutschlands, in Danzig die größte Kirche nördlich der Alpen. Unter Führung und Schutz des Deutschen Ritterordens blühten Kunst und Kultur, Handwerk und Landwirtschaft. Ende des 13. Jahrhunderts hatte die im Wesentlichen friedlich verlaufene Kolonisation eine Ostgrenze Deutschlands festgelegt, die 600 Jahre lang Bestand hatte und die erst 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs gewaltsam nach Westen verschoben wurde. Sichtbarstes Wahrzeichen des Ordens war die Marienburg an der Nogat, einem Mündungsarm der Weichsel. Das in den Jahren 1274 bis 1398 errichtete machtvolle gotische Backsteingebäude war ab 1309 Sitz des Hochmeisters des Ordens. Heute gilt die Marienburg als das bedeutendste weltliche Bauwerk des Mittelalters in Europa. Um 1400 erstreckte sich das Ordensreich von Pommern die Ostsee entlang bis Nowgorod. Der Zenit war erreicht. Doch schon wenige Jahre später, nach der Niederlage von Tannenberg im Jahre 1410 gegen ein vielfach überlegenes polnisch-litauisches Heer, sank der Stern des Ordens. Im Thurner Frieden von 1411 wurde er mit drückenden polnischen Tributen belegt, die seinen weiteren Niedergang besiegelten. Innerhalb weniger Jahrzehnte gingen die wichtigsten Besitzungen verloren. Als der letzte Hochmeister, Markgraf Albrecht von Brandenburg, im Jahre 1525 zum evangelischen Glauben übertrat, wandelte sich das Ordensland in ein weltliches protestantisches Herzogtum, das die polnische Oberhoheit anerkennen musste und nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte. Kehren wir doch einmal zurück in das 11. Jahrhundert. Zu dieser Zeit erwarb eine Gruppe Kölner Kaufleute im Londoner Hafenviertel ein Kontor, in dem sie ihre Waren lagern konnten. Das sogenannte Gildehaus. Da die Seewege unsicher und das Lager ein beliebtes Ziel britischer Einbrecherbanden war, schlossen sich die Kaufleute zu einer Genossenschaft zusammen, um gemeinsam ihr Leben, ihr Eigentum und ihr Recht zu sichern. Ihrer Organisation gaben sie den Namen Hanse. Der Begriff Hansa ist germanischen Ursprungs und bedeutet so viel wie bewaffnete Schar. Eine passende Bezeichnung, denn das Leben und das Eigentum der deutschen Kaufleute war in ständiger Gefahr. Als sich die Geschäfte ausweiteten und Kaufleute aus Lübeck, Bremen und Hamburg der Hanse beitraten, erwarb diese am Themseufer einen ganzen Häuserblock mit einer eigenen Kaianlage, den sie mit Mauern und Türmen sicherte und schwer bewachen ließ. Eine Kaufmannsfestung, in der das wertvolle Handelsgut sicher gelagert werden konnte. Von hier aus blickten die wohlbestallten Kaufleute nach getaner Arbeit auf die damals noch sauberen Wellen der Themse. Am Abend, wenn das Holz im Kamin prasselte und die wohnlichen Kammern aufwärmte, zündeten sie sich ihre Pfeifen an, tranken ein Gläschen Portwein und dankten dem englischen König für seine Gastfreundschaft und die staatliche Wirtschaftsförderung. Dazu hatten sie auch allen Grund, denn das Geschäft lief folgendermaßen. Die englischen Könige pflegten schon damals einen aufwendigen Lebensstil, der mehr Geld verschlang, als sie in ihren eisenbeschlagenen Schatztruhen besaßen. Die Kaufleute dagegen verfügten über mehr Geld, als ihr eher bescheidener Lebensstil erforderte. Man arrangierte sich daher auf simple Weise. Der englische König zwang seine Untertanen, ihre Schafswolle willig an die Hanse zu verkaufen und die von der Hanse importierten Waren, hauptsächlich Wachs und Pelzwerk, teuer anzukaufen. Der daraus erzielte Gewinn wurde redlich geteilt. Der König konnte seinen nächsten Maskenball finanzieren und die Kaufleute hatten genügend Geld, um neue Handelsschiffe, Lagerhäuser und Waren zu erwerben. Um 1400 war die Deutsche Hanse zu einer mächtigen Kaufmannsvereinigung und dem größten Städtebund des Mittelalters angewachsen. Zu dieser Zeit gehörten ihm fast alle größeren Städte nördlich der Linie Köln, Halle, Breslau, Dorpat an. Ebenso wie der Deutsche Ritterorden, so trug auch die Hanse erheblich zur Ostkolonisation bei. Die erhalten gebliebenen Backsteinbauten von Flandern bis Riga künden bis heute von der Bedeutung niederdeutscher Baukunst und des deutschen Handels. Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Ordensreiches sank auch der Stern der Hanse. Zum letzten Hansetag im Jahre 1669 schickten nur noch 6 Städte ihre Vertreter. Parallel zu diesen Geschehnissen wuchs in Deutschland die Macht der Städte und des Handels. Alle Orten entstanden Gilden und Zünfte, in denen sich Handwerker und Kaufleute zusammenschlossen. Strenge Regeln sicherten die Qualität der Arbeit und der schwunghafte Handel im In- und Ausland vermehrte das Vermögen der Kaufleute. Man sprach wieder von Reich, aber die Bedeutung des Wortes hatte sich gewandelt. Gemeint war nicht mehr die Idee eines einigen Deutschland, sondern die Menge der Gold- und Silbermünzen in den Geldtruhen der Kaufleute, Bischöfe und Grundherren. Nicht der Kaiser oder das Ideal einer großen Nation bewegten die Menschen. Die Sache war überschaubarer geworden. Geld regierte die Welt. Bankiers waren einflussreicher als Könige, Vermögen triumphierten über Ideale. Andererseits fallen in diese Epoche bedeutende Erfindungen, die die Entwicklung der Menschheit nachhaltig beeinflussten. Dass es in erster Linie Deutsche waren, die diese Erfindungen machten, wird heute gerne übersehen, ändert aber nichts an der Wahrheit. In Frauenburg entwarf Nikolaus Kopernikus sein von der Kirche heftig kritisiertes heliozentrisches Weltbild, in dem nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Universums steht. In Freiburg entdeckte der Franziskanermönch Berthold Schwarz das Schießpulver. In Nürnberg baute Peter Hähnlein die erste Taschenuhr und ein gewisser Johann Gensfleisch aus Mainz, besser bekannt unter dem Namen Gutenberg, revolutionierte durch eine neue Drucktechnik die Herstellung von Büchern und damit die gesamte Informationsvermittlung. Während die Deutschen der Welt bahnbrechende Erkenntnisse und Erfindungen schenkten, konzentrierten sich die übrigen europäischen Mächte auf die Eroberung derselben. Gewissenlose Hasardeure und machthungrige Abenteurer wie Cortés, Pizarro oder Kolumbus eroberten im Namen Gottes ferne Länder, schlugen den Ureinwohnern zu Hunderttausenden die Schädel ein, rafften Berge von Gold und Edelsteinen zusammen und füllten damit die Schatztruhen ihrer Könige. Mit dem geraubten Gold und Geld ließ sich in Europa viel bewegen, auch und gerade in der Politik. Das Deutsche Reich hatte derweil andere Sorgen. Die deutschen Könige waren zu machtlosen Marionetten herabgesunken und auf die Zusammenarbeit mit den Fürsten und einflussreichen Städten angewiesen. Es gab keine einheitliche Außenpolitik, kein schlagkräftiges Reichsheer und kein gemeinsames staatstragendes Bewusstsein. Nachdem sich 1499 auch die Schweiz vom Reich lossagte und ihre Eigenständigkeit proklamierte, war der nationale Tiefpunkt erreicht. Während die Fürsten und Städte ihre neu gewonnenen Privilegien genossen, konzentrierten sich die Hoffnungen des Volkes auf König Maximilian I., den die Geschichte später den letzten Ritter nennen sollte. Ihm trauten die Menschen zu, das siechende Reich zu reformieren und die Macht der Fürsten einzudämmen. Maximilian, aus dem österreichischen Geschlecht der Habsburger, liebte den Glanz des mittelalterlichen Kaisertums. Bei festlichen Turnieren und Jagden ließ er noch einmal das Ideal des edlen Rittertums aufleben. Ein unverbesserlicher Romantiker, denn die Zeiten der ritterlichen Zweikämpfe waren längst vergangen. In den Werkstätten der Geschützbauer entstanden Kanonen, deren eiserne Kugeln jede noch so starke Burgmauer durchschlagen konnten. Ritterrüstungen boten keinen Schutz mehr vor den Kugeln der Gewehre. Bezahlte Söldner entschieden über den Ausgang der Schlachten, von denen Maximilian viele führte, allerdings nur die wenigsten davon erfolgreich. Mehr Glück hatte das Haus Habsburg dagegen auf dem Heiratsmarkt. Schon Maximilians Ehe mit Maria von Burgund brachte einen gewaltigen Machtzuwachs. Burgund lag zwischen Deutschland und Frankreich, erstreckte sich von der Rhone bis an die Nordsee und umfasste auch die reichen Gebiete des heutigen Belgien und Holland. Seinen Sohn Philipp vermählte Maximilian mit der Erbin von Spanien, das seit der Entdeckung Amerikas reich und mächtig geworden war. Habsburg stieg damit zur Weltmacht auf. Als König Maximilian im Jahre 1519 starb, war sein Enkel Karl aufgrund der habsburgischen Familienbande bereits König von Spanien und Herrscher über Burgund. Nach seiner Wahl zum König des Heiligen Römischen Reiches regierte er als Karl V. über ein gewaltiges Imperium. Es erstreckte sich über die spanischen Königreiche Aragon und Kastilien, das burgundische Erbe, die italienischen Königreiche Neapel, Sizilien und Sardinien, die von Spanien eroberten Gebiete in Amerika und Afrika, Deutschland und die österreichischen Erblande, ein Reich, in dem die Sonne nicht mehr unterging. Karls Wahl zum deutschen König hatte ein kleines Vorspiel, über das man heute großzügig hinwegliest. Es gab nämlich einen Konkurrenten im Wettlauf um die deutsche Königswürde, dem französischen König Franz I. Zwei ausländische Monarchen kämpften um die Macht in Deutschland. Ein treffenderes Bild für den Zustand des Reiches wird man schwerlich finden. Wer glaubt, dass letztlich persönliche Fähigkeiten oder politische Erfahrung die Wahl entschieden hätten, irrt. Den Ausschlag gab, wie so oft, der schnöde Mammon. Es war das Geld der Fugger. Wir werden dieser Handelsdynastie später noch einmal begegnen, mit dem Karl die Reichsfürsten bestach und sich den deutschen Thron sicherte. Die Fürsten nutzten die missliche Lage Karls eiskalt für eigene Zwecke. Außer gewaltigen Bestechungssummen ließen sie sich von ihm ein Mitsprache- und Zustimmungsrecht für bestimmte Angelegenheiten des Reiches, wie Steuern, Gesetzen und Verträgen, bestätigen. Ein Handel, mit dem schließlich beide Seiten zufrieden waren. Verlierer war allein die deutsche Nation, die damit endgültig zum Spielball ausländischer und privater Interessen geworden war. Neben den Fürsten bestimmten zunehmend Großkaufleute das Geschick des Reiches. Einige von ihnen verfügten über so gewaltige Vermögen, dass sie in der Lage waren, selbst Könige und Päpste zu beleihen. Zu den reichsten und mächtigsten Kaufmannsfamilien zählten die bereits erwähnten Fugger. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts hatte Jakob Fugger, ein Augsburger Kaufmann, ertragreiche Silber- und Kupferbergwerke in Tirol und der Steiermark erworben. Das darin geförderte Silber verlieh er an Kaiser, Fürsten und Päpste. Plante der Kaiser einen Krieg oder einen festlichen Empfang, so klopfte er bei Jakob Fugger an. Wollten Fürsten ihre Häuser vergrößern oder ihre Mätressen beglücken, so klopften sie bei Jakob Fugger an. Ließen die Päpste ihre Kathedralen ausschmücken oder neue Kirchen bauen, so klopften sie bei Jakob Fugger an. Er empfing sie alle, freundlich und bescheiden. Er hatte für jeden ein gutes Wort und einen knallharten Vertrag, den er an passender Stelle der Verhandlungen aus der Tasche seines Gewandes zog. Da war Fugger eigen. Wer Geld wollte, hatte Zinsen zu zahlen, hohe Zinsen. Sein Reichtum stieg schließlich ins Unermessliche und machte ihn zu einem der einflussreichsten Männer Europas. Doch oft reichte selbst das viele Geld der Kaufleute nicht, um den überzogenen Lebensstil und die hochgesteckten Baupläne der weltlichen und kirchlichen Würdenträger zu finanzieren. Fantasie war gefragt. Von besonderem Einfallsreichtum zeigte sich der Heilige Stuhl in Rom. Um den im Jahre 1505 begonnenen Neubau des Petersdoms fertigstellen zu können, rief Papst Julius II. 1507 den sogenannten Petersablass ins Leben. Eine geniale Idee. Mit Hilfe dieses Ablasses konnten sich die Gläubigen von ihren Sünden freikaufen. Der Preis richtete sich nach der Schwere des Vergehens. Der Freikauf von einem Mord kostete beispielsweise 8 Dukaten, ein Kirchenraub 9. Delikte wie Diebstahl oder Ehebruch wurden schon für wesentlich geringere Zahlungen vergeben. Möglich waren auch Investitionen in die Zukunft. Wer genug Geld hatte, konnte sich schon zu Lebzeiten einen Platz im Himmelreich sichern. Den Vertrieb des Ablasses übertrug der Papst im Jahre 1515 in einer Art Franchise-System dem Hohenzollernprinzen Albrecht, ein gewiefter Geldeintreiber und treuer Diener der Kirche. Man kannte sich bereits. Albrecht hatte schon früher für eine unerlaubte Pfründehäufung, er war gleichzeitig Bischof von Magdeburg, Administrator des Bistums Halberstadt und Erzbischof von Mainz, 29.000 Gulden Strafe an die Kurie in Rom bezahlen müssen und dabei nicht gemurrt. Solcher Art Zusammenarbeit wusste die Kirche zu schätzen. Vorgestreckt hatten ihm das Geld seinerzeit übrigens die Fugger. Jetzt klopften sie bei Albrecht an. Freundlich und bescheiden, mit einem guten Wort und einem knallharten Vertrag in der Tasche. Albrecht verstand. Sein Vorschlag stellte alle Beteiligten zufrieden. Die Hälfte der Einnahmen aus dem Ablasshandel sollte zum Bau von St. Peter, die andere, eine kleine Provision für ihn selbst ausgenommen, zur Begleichung der Schulden an die Fugger genutzt werden. Wie gesagt, eine geniale Idee und ein glänzendes Geschäft. Jetzt mussten nur noch die Menschen dazu gebracht werden, ihren Geldbeutel zu öffnen, um die Ablässe zu kaufen. Doch auch dafür war gesorgt. Nachdem die Priester und Mönche in ihren Sonntagspredigten die Qualen der Hölle in grausigsten Bildern ausgemalt hatten, zogen am Montagmorgen die Ablasshändler in bester Drückermanier durch die dunklen Gassen der Städte und verkauften den zitternden Sündern gegen harte Währung Erlösung und ewiges Seelenheil. Einer der berüchtigtsten Sündentilger war der Dominikanermönch Johann Tetzel. Bei ihm konnte man gegen harte Münze sogar Ablässe für Sünden von bereits Verstorbenen und für solche, die man erst in Zukunft begehen würde, erwerben. Tetzels Geldbeutel konnte die Dukaten kaum fassen. Zumindest bis zu dem Tag, an dem er an die Tür eines gewissen Martin Luther in Wittenberg klopfte, um auch ihm gegen Zahlung die Qualen des Fegefeuers zu ersparen. An diesem Tag platzte die Bombe und riss ganz Deutschland in einen Strudel von Aufruhr, Rebellion und Blut. Wir schreiben das Jahr 1517. Dr. Martin Luther, ein eigensinniger Dominikanermönch und Universitätsprofessor, antwortete auf das Treiben Tetzels und der kirchlichen Drückerkolonnen mit seinen berühmt gewordenen 95 Thesen, die er an Freunde und Bischöfe verschickte und in denen er den Ablasshandel als Verhöhnung Gottes brandmarkte. Ob er sie, wie immer behauptet wird, öffentlichkeitswirksam auch an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte, ist ungeklärt. Seine Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche verfolgte schließlich ganz Europa. Als er eine ihm zugestellte Bannbulle des Papstes öffentlich verbrannte, wurde aus dem streitbaren Mönch mit einem Schlag ein Führer gegen die geistige Vorherrschaft Roms und die von der Kirche gestützte gesellschaftliche Ordnung. Luthers Ideen verbreiteten sich wie ein Steppenbrand über ganz Europa. Und innerhalb kürzester Zeit war die Mehrheit der Deutschen bereit, sich von Rom loszusagen. Nicht anders war es bei den Schweizern, Niederländern, Dänen, Schweden, Norwegern und Engländern. Eine Idee, ein neues Ideal hatte die Menschen verändert. Ende des ersten Teils. Fortsetzung auf CD2. Vier Jahre später, 1521. Auf einem in Worms einberufenen Reichstag forderte Karl V. von Luther den Widerruf seiner Lehren. Doch Luther blieb standhaft. Als Antwort auf diesen Starrsinn verhängte Karl die Reichsacht gegen den kämpferischen Mönch und erklärte Luther für vogelfrei. Alle seine Schriften sollten verbrannt, Luther selbst gefangen genommen und dem Kaiser überstellt werden. Um ihn zu schützen, inszenieren seine Freunde einen Überfall und bringen Luther nach Thüringen auf die Wartburg in Sicherheit. In der Abgeschiedenheit der Burg übersetzt er, getarnt als Junker Jörg, in nur 10 Wochen das Neue Testament in ein volkstümliches Deutsch. Eine Großtat, die den Deutschen ihre gemeinsame Hochsprache gab und zur weiteren Entwicklung des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls beitrug. Johann Wolfgang von Goethe beschrieb Luthers Wirkung viele Jahre später mit folgenden Worten: Das deutsche Volk ist eine Nation erst durch Luther geworden. Luthers Lehre von der Freiheit eines Christenmenschen löste in ganz Deutschland einen Sturm des nationalen Erwachens und einen bis dahin ungekannten Reformwillen aus. Die Bauern erhoben sich gegen die Großgrundbesitzer, die Fürsten und die Kirche, die in der Vergangenheit rücksichtslos Lehnsgelder von ihnen eingetrieben und ihnen das Leben zur Hölle gemacht hatten. Reichsritter wie Franz von Sickingen, Florian Geyer, Thomas Münzer und Götz von Berlichingen stellten sich auf die Seite der Reformation, übernahmen den Oberbefehl über eilig zusammengestellte Bauernheere und forderten eine umfassende Reichsreform, in der die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Rechte der Landbevölkerung festgelegt werden sollten. Doch Luther, der inzwischen die Mönchskutte abgelegt und Katharina von Bora geheiratet hatte, war kein politischer Kopf. Mit seinem Aufruf, wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern, distanzierte er sich von den gewaltbereiten Kräften, die in ihrem Zorn inzwischen Hunderte von Burgen, Klöster und Kirchen zerstört hatten. Inzwischen hatte auch der Klerus seine Verbündeten aktiviert. Im fernen Spanien mobilisierte König Karl V. katholische Ritter, spanische Landsknechte und italienische Söldner, mit denen er schließlich die aufrührerische Bewegung blutig niederschlug. Um die Reformation einzudämmen, bestach Karl einen Teil der deutschen Fürsten, wieder den katholischen Glauben anzunehmen, da nach geltender Verfassung die Untertanen die Religion ihres jeweiligen Herrn zu übernehmen hatten, kehrte auch ein Teil der deutschen Bevölkerung in den Schoß der katholischen Kirche zurück. Als Karl, den der Papst als letzten deutschen König zum Kaiser gekrönt hatte, im Jahre 1558 starb, hinterließ er ein konfessionell zerrissenes Reich. Nord-, Mittel- und Ostdeutschland waren evangelisch, Österreich und Bayern katholisch. Die Einheit der Christenheit war zerfallen und das Abendland rieb sich in dynastischen Konflikten auf. Zu dieser Zeit begann der von Ignatius von Loyola ins Leben gerufene Jesuitenorden mit der Gegenreformation. Aachen, Paderborn, Hildesheim, Bamberg und andere wichtige Städte wurden, wenn nötig, auch mit Waffengewalt katholisiert. In Westfalen, am Niederrhein, in Bayern, Böhmen, Mähren, Schlesien und in Österreich wurde die lutherische Lehre zurückgedrängt. Der Konfessionsstreit überschattete das gesamte Leben und mündete schließlich in eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Rund 100 Jahre nach Veröffentlichung der lutherschen Thesen, begann der Dreißigjährige Krieg. Die Verteidiger der reinen Lehre, Protestanten auf der einen, Katholiken auf der anderen Seite, begannen ihr gottgefälliges Werk. Schweden und Franzosen, Niederländer, Spanier, Italiener und Engländer marschierten nach Deutschland, um die Seelen der Irrenden zu retten. Der Drang zum Höheren erfüllte auch den deutschen Kaiser im fernen Spanien und hartgesottene Heerführer vom Schlage eines Wallensteins, die, dem Rufe der Kirche folgende, ebenfalls in das Geschehen eingriffen. Nach 30 Jahren Glaubenskrieg raufte man sich schließlich doch noch zusammen und schloss zum Wohle der Menschheit einen dauerhaften Frieden. So oder so ähnlich kennen wir alle die Ereignisse aus unseren Geschichtsbüchern. Allerdings kann man diesen Abschnitt der Geschichte auch ganz anders erzählen. Diese Version ist weniger populär, dafür aber wahr. Zweifellos war Deutschland durch den Konfessionsstreit zerrissen, aber der Krieg, der 3 Jahrzehnte lang das Land verwüsten sollte, war weder hausgemacht noch religiös motiviert. Die Gründe lagen ganz woanders. Die damaligen Großmächte Frankreich, Spanien und Schweden wollten schon seit langem klären, wer von ihnen die Nummer 1 in Europa war. Die in Deutschland aufgeflammten Konfessionsstreitigkeiten kamen ihnen gerade recht, um diese Frage mit militärischen Mitteln zu beantworten. In stillschweigender Übereinstimmung trug man die Scharmützel auf deutschem Boden aus. Das sparte Kosten und Opfer im eigenen Land. Religiöse Unterschiede waren Nebensache, wenn reiche Beute lockte. So marschierte das protestantische Schweden gemeinsam mit dem katholischen Frankreich gegen den katholischen Kaiser. Manchmal wechselte man das Lager, suchte neue Waffenbrüder oder marschierte in eine andere Richtung. Unbestritten ist, sie marschierten, und zwar unablässig, von West nach Ost, von Nord nach Süd, hin und zurück, im Kreis, im Zickzack und stets auf deutschem Boden. Hätte man sie gefragt, warum, wäre die Antwort auf allen Seiten gleich gewesen. Wir verteidigen den wahren Glauben, die Freiheit und die Menschenwürde. Paradelegitimationen für alle Konflikte, die seitdem auf unserem Erdball ausgetragen werden. 1648, nach 30 Jahren Brandschatzung, Mord, Massenvergewaltigung und sinnloser Zerstörung, gab es in Deutschland nichts mehr zu holen. Die Felder waren vernichtet, das Vieh geschlachtet, die Bauern getötet. Alles, was zu plündern war, war geplündert. Jahrzehntelang hatte sich der Krieg aus dem Land ernährt. Jetzt war das Land eine leblose Einöde. Die Landsknechte hungerten. In den Lagern der Gotteskrieger war eine gegrillte Ratte mehr wert als ein Goldstück. Alle Beteiligten waren völlig erschöpft, gesiegt aber hatte keiner. In Münster und Osnabrück setzten sich die Kriegsparteien im Jahre 1648 zusammen, um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Er sollte als Westfälischer Friede in die Geschichte eingehen. In der wichtigsten Frage war man sich schnell einig. Schuld an allem Elend war Deutschland. Und wer schuldig ist, muss zahlen. Sich selber erteilten die ehemaligen Gegner für alle Taten, die sie während des Krieges verübt hatten, Generalamnestie. Eine Vorgehensweise, die Schule machen sollte und der wir in der europäischen Geschichte noch mehrfach begegnen werden. Die Sieger, und das waren mit Ausnahme der Deutschen fast alle, prosteten sich zu, klatschten zufrieden in ihre goldberingten Hände und bedienten sich. Schweden verleibte sich Vorpommern, Teile Hinterpommerns, Bremen und Verden ein. Frankreich schob seine Ostgrenze bis zum Rhein vor und übernahm Metz, Verdun, das Elsass, Freiburg und Straßburg. Die Schweiz und die Niederlande, die über 8 Jahrhunderte zum Deutschen Reich gehört hatten, wurden reichsunabhängig. Auch innenpolitisch diktierten die Sieger dem Land ihren Willen auf. Landeshoheiten für rund 300 deutsche Fürsten zerstörten die Reichseinheit. Diese erhielten volle Souveränität über ihre Gebiete und konnten untereinander oder mit dem Ausland Bündnisse schließen. Der Kaiser war eine machtlose Schattengestalt, das Land ein loser Staatenbund mit rund 2000 souveränen Territorien. Der allgemeine Wohlstand war vernichtet, jeglicher Handel zum Erliegen gekommen. Ungeheure Kunstschätze waren dem Krieg zum Opfer gefallen, Bildung und Wissenschaft existierten nicht mehr. 12 Millionen Deutsche, mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung, hatten das Gemetzel nicht überlebt. Das Reich war politisch und wirtschaftlich am Ende. Die Narben waren kaum verheilt, als aus dem Osten eine neue Gefahr drohte. 1683 stand ein 200.000 Mann starkes türkisches Heer vor Wien. Unter dem Oberbefehl des Wiener Stadtkommandanten Rüdiger Graf Stahemberg, der schwer verwundet die Abwehrmaßnahmen koordinierte, verteidigten 11.000 Wiener die alte Kaiserstadt gegen alle Angriffe der Türken. In der Stunde der höchsten Not gewann die alte Reichseinheit noch einmal Gestalt. Da die Fürsten ein weiteres Vordringen der Türken bis Mitteleuropa fürchteten, unterstützten sie den Kaiser mit Geld und Soldaten. Ein deutsches Heer, verstärkt durch polnische Truppen, rückte auf Wien vor und schlug die Angreifer vernichtend. Während die Deutschen unter Einsatz ihres Lebens Europa vor den Türken retteten, fielen die Franzosen, die Schwäche Deutschlands nutzend, in die schutzlosen Reichsgebiete ein. 1684 besetzten sie Trier und Luxemburg, 1688 die Pfalz, 1692 Süddeutschland. Die Gräber der Salierkaiser im Speyerer Dom wurden geplündert, deutsche Städte verwüstet. In Deutschland reagierten die Menschen auf die bedrohlichen äußeren Entwicklungen mit einem Rückzug ins Privatleben. Vor allem in den protestantischen Gebieten dominierte das Bedürfnis nach Abkehr von der Welt und einer stillen Frömmigkeit. Doch was die Menschen als heile Welt empfanden, war in Wahrheit nur eine Flucht vor der Wirklichkeit. Sonntagsmessen und stille Gebete änderten nichts an den rauen Tatsachen. Gesangbücher boten keinen Schutz vor den Machtgelüsten der Franzosen und Türken, die trotz der Niederlage vor Wien noch einmal die Hand nach Westen ausstreckten. Unter dem Druck dieser Ereignisse berief der Habsburger Kaiser Leopold I. Prinz Eugen zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Bis zu seinem Tode im Jahre 1736 verteidigte der geniale Feldherr das Reich gegen alle äußeren Feinde. Danach fiel Lothringen an Frankreich. Zu dieser Zeit hatte der Staat der Habsburger seine größte Ausdehnung erreicht. Während Deutschland noch immer durch das Nebeneinander von Territorialstaaten gezeichnet war, herrschte im katholischen Habsburgerreich eine absolutistische Regierungsform, die von einer von Wien ausgehenden zentralen Verwaltungsstruktur gestützt wurde. Diese Struktur war notwendig, um die verschiedenen Nationalitäten, die im Habsburgerreich nebeneinander lebten, zusammenzuhalten. Schwergewicht der Habsburger Politik war die Neuordnung der in den zurückliegenden Türkenkriegen gewonnenen Gebiete. In diese verwüsteten und weitgehend entvölkerten Landstriche entsandte Wien Bauern und Handwerker. Weil diese Bereiche außerhalb der alten Reichsgrenzen lagen, verlagerte sich das Gewicht der österreichischen Politik zunehmend in den Südosten Europas. Eine Entwicklung, die die Reichseinheit zusätzlich belastete. Als der habsburgische Kaiser Karl VI., der Thronfolger Leopolds I. in Wien, starb, gab es keinen männlichen Nachfolger. Ein von ihm zu Lebzeiten eigens erlassenes Gesetz machte es aber möglich, dass die habsburgischen Lande ungeteilt auf seine Tochter Maria Theresia übergehen konnten. Die streng katholisch erzogene 22-jährige Frau bestieg im Jahre 1740 den Thron. Nach ihrem Regierungsantritt kam es zu Zwistigkeiten. Bayern, Sachsen, Polen und Frankreich, die einer weiblichen Regentin kritisch gegenüberstanden, hofften auf Beute aus der österreichischen Erbschaft. Doch Maria Theresias gewinnendes Wesen und ihre Durchsetzungskraft überwanden alle Schwierigkeiten. In ihrer Hand vereinigten sich schließlich die habsburgische Kaiser, die ungarische Königs- und die österreichische Erzherzogskrone sowie der böhmische Kurhut. Während ihrer Regentschaft kamen zusätzlich noch Galizien und die Bukowina zum österreichischen Vielvölkerstaat. Mehr als 3 Millionen fremde Bewohner mit eigenen Sprachen und gewachsenen Traditionen, die die ohnehin schon angespannte innenpolitische Lage des Habsburger Reiches weiter verkomplizierten. Im selben Jahr erbte in Potsdam, einer kleinen, aber aufstrebenden preußischen Garnisonsstadt, der 28-jährige Hohenzollern Prinz Friedrich von seinem Vater Friedrich Wilhelm I., den man respektvoll den Soldatenkönig nannte, die Krone in Brandenburg und Preußen. Zeitzeugen beschreiben den Prinzen als eine selbstständige und selbstbewusste Persönlichkeit mit ausgeprägten musischen Interessen. Er liebte die Musik und war allen Künsten gegenüber aufgeschlossen. Ein Philosoph auf dem Thron, der als erster europäischer Herrscher die Folter in seinem Staate abschaffte und erklärte, dass in seinem Reich jeder nach seiner Fasson selig werden könne. Der Soldatenkönig war tot. In Preußen, so glaubte alle Welt, würde man künftig nur noch den Musen dienen. Ein Irrtum. Nur ein halbes Jahr später starrte ganz Europa nach Nordosten. Der preußische König hatte einen Schritt getan, den niemand von ihm erwartet hatte. Aber erzählen wir die Geschichte der Reihe nach. Der Glanz des Kaisertums war im Deutschland der damaligen Zeit erloschen. Das Reich glich einem Flickenteppich, regiert von Provinzfürsten. Um ihr aufwendiges Leben finanzieren zu können, ließen sie an den Handelswegen, die durch ihre Landesgrenzen verliefen, Schlagbäume errichten und kassierten Zoll- und Wegegelder. 3000 dieser Zollschranken soll es damals im Reich gegeben haben. Wer von Lübeck nach Bremen reiste, verlor mehr Zeit und Geld an den Zollstationen als während der Kutschfahrt auf den schlecht ausgebauten und staubigen Sandwegen. Was früher Stunden dauerte, brauchte jetzt Tage. Was einmal zusammengehörte, war zerrissen. Die Provinzherrscher kümmerte das wenig. Sie zählten fleißig die Zolleinnahmen, puderten ihre Perücken und schenkten ihren Mätressen mit vielsagenden Blicken eine neue goldverzierte Brosche. Das Leben war wunderbar. Zumindest für die verantwortungslosen Fürsten. Die Habsburger hatten sich unter Missachtung ihrer kaiserlichen Pflichten nach Österreich zurückgezogen. Das von ihnen verwaltete Reich nannte sich im offiziellen Sprachgebrauch Stammland. In Wahrheit war es nichts anderes als ein zusammengerafftes und zusammengeheiratetes Sammelsurium unterschiedlichster Völkerschaften aus Österreichern, Ungarn, Serben, Wallonen, Flamen, Böhmen, Mähren, Italienern und anderen Nationalitäten, die nicht zusammengehörten und deswegen immer lauter ihre nationale Selbstverwaltung forderten. Die Habsburger störte das herzlich wenig. In Wien genoss man das Leben. In den prächtigen Palais tanzten, feierten und scherzten Baroness und Durchlaucht, Prinzessin und Hochwohlgeboren. Dass das ganze Bauwerk auf wackeligen Füßen stand und einem Pulverfass glich, wollte man nicht wahrhaben. Zugegeben, die Lunte brannte langsam. Als sie aber 1914 zündete, kam es zu einer Explosion, die den ganzen Kontinent mit in den Abgrund riss. Doch davon sind wir zu dieser Zeit noch weit entfernt. Und Maria Theresia hatte andere Sorgen. Sie beobachtete aufmerksam die Politik in Preußen, das aus dem ehemaligen Kurfürstentum Brandenburg hervorgegangen war. Dieses von der Dynastie der Hohenzollern regierte Fürstentum war bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ein unbedeutendes Territorium mit wenig mehr als 1 Million Einwohner im Norden des Reiches. Das Land war arm, die Mark Brandenburg ein unfruchtbarer Landstrich, den man wegen seiner schlechten Böden abschätzig die Streusandbüchse des Reiches nannte. Seine Bewohner, in der Mehrzahl einfache Bauern, zeichneten sich durch Sparsamkeit, Bescheidenheit und Pflichterfüllung aus. Die bis dahin trostlose und wenig erfolgreiche Geschichte änderte sich unter Kurfürst Friedrich Wilhelm I., der als der große Kurfürst in die Geschichte eingegangen ist. Durch einen Sieg über die eingefallenen Schweden bei Fehr-Berlin im Jahre 1675 und eine geschickte Bündnispolitik legte er den Grundstein für die spätere Großmacht Preußen. Die Hohenzollern waren bereits im Jahre 1415 von Kaiser Sigmund mit dem Kurfürstentum Brandenburg belehnt worden und regierten seitdem das Gebiet zwischen Elbe und Havel, das im Jahre 1701 zum Königreich Preußen erhoben wurde. Im gleichen Jahr krönte sich der brandenburgische Kurfürst in Königsberg zum König von Preußen. Als Friedrich II. Im Jahre 1740 den preußischen Thron bestieg, verfügte das Land bereits über eine feste staatliche Ordnung, eine straff organisierte Armee und den festen Willen, sich nicht mehr den Habsburger Vorgaben zu beugen. Dass diesem Willen auch ein konkreter Plan zugrunde lag, zeigte sich im Dezember 1740, als der Philosophenkönig seine Truppen in Schlesien einmarschieren ließ, das zu dieser Zeit zum Habsburger Reich gehörte, aber von Friedrich als preußisches Land angesehen wurde. Sie erinnern sich, der Schritt, der ganz Europa nach Nordosten blicken ließ. Nach jahrelangen Kriegen, in denen die österreichischen Truppen mehrfach besiegt wurden, sahen sich die Habsburger im Jahre 1745 gezwungen, Preußen in einem Friedensvertrag Schlesien zu überlassen. Beide Seiten wussten, dass dieser Friedensschluss von begrenzter Dauer sein würde. Friedrich gab sich keinen Augenblick der Illusion hin, Maria Theresia würde dauerhaft auf die Provinz Schlesien verzichten. Und Maria Theresia zweifelte keine Sekunde daran, dass Friedrich ihre Revanchepläne durchschaute. Beide nutzten daher die Atempause, um ihre Armeen auszubauen und warteten auf eine günstige Gelegenheit, um wieder gegeneinander zu marschieren. Tatsächlich hielt der Friede ganze 9 Jahre. 1756 begann der dritte Schlesische Krieg, der als der Siebenjährige Krieg in die Geschichte einging. Er vollzog sich vor dem Hintergrund eines blutigen Kolonialkrieges zwischen den europäischen Großmächten England und Frankreich um die Vorherrschaft in Nordamerika und Asien. Friedrich II. War gegen die militärische Koalition aus Österreichern, Franzosen, Russen und Schweden, deren erklärtes Ziel es war, Preußen als europäische Macht auszuschalten, chancenlos. Seine Truppen verloren Schlacht um Schlacht. Doch Friedrich hielt stand. Selbst als Berlin von den Österreichern und später von den Russen besetzt wurde, gab er nicht auf. Der Philosoph auf dem Thron hatte sich zu einem willensstarken Monarchen entwickelt. Immer wieder munterte er seine abgekämpften Soldaten auf, plante, befahl und kämpfte an der Spitze seiner Grenadiere. Seine Soldaten nannten ihn inzwischen den Großen. Doch trotz einiger Siege bei Rosbach und Leuthen wurde die Lage immer bedrohlicher. Das freie Preußen war kaum noch größer als das Militärlager des Königs. Am Ende des Jahres 1761 war die Lage hoffnungslos. Preußen stand am Rand des Abgrunds. Jetzt konnte nur noch ein Wunder helfen. Weihnachtsabend 1761. Ein kalter, klarer Wintermorgen. Hart bedrängt von seinen Feinden hat Friedrich II. Sein Lager bei Bunzelwitz in Schlesien bezogen. Seit Stunden brütet der preußische König über den Karten auf dem einfachen Holztisch. In einer Tasse dampft schwarzer Kaffee. Im Dämmerlicht der Kerzen ist die kleingewachsene Gestalt in den hohen Stiefeln und der dunkelblauen Uniform über der weißen, tabakbeschmutzten Weste kaum auszumachen. Ein schmales Gesicht, ein gebeugter Rücken. Doch Auge und Verstand sind klar und scharf wie früher, der Wille ungebrochen. Die Sache steht schlecht für Preußen. Pommern und die Neumark sind von den Russen besetzt, fast ganz Sachsen und Schlesien in der Hand der Österreicher. Die preußische Armee ist am Ende ihrer Kräfte. Niedergeschlagen sammeln sich die frierenden Männer um die wärmenden Lagerfeuer. Immer wieder richten sie ihre Blicke auf das Zelt des Königs. Er allein hält das Herz Preußens am Leben. Es ist bereits Mittag, als ein Bote auf schweißnassem Pferd in das Lager galoppiert. Er habe, so heißt es, eine wichtige Botschaft, die er nur dem König persönlich überbringen dürfe. Als er wenig später das Zelt wieder verlässt, sitzt Friedrich II. Regungslos und wie versteinert vor seinem Kartentisch. Das Wunder ist geschehen. Preußen ist gerettet. Im fernen Petersburg war die russische Zarin Elisabeth, eine erklärte Gegnerin Friedrichs II., gestorben. Ihr Nachfolger, Zar Peter III., ein glühender Bewunderer des Preußenkönigs, wechselte sofort die Fronten und beendete den Krieg gegen Preußen. Auch als er wenig später ermordet wurde und seine Frau Katharina II. Den russischen Thron bestieg, hielt das Bündnis. Als Friedrich seine Truppen in einem letzten Kraftakt gegen die österreichische Armee marschieren lässt und siegt, zerbricht die Koalition seiner Gegner. Im Februar 1763 wird auf dem sächsischen Jagdschloss Hubertusburg ein Friedensvertrag geschlossen. Schlesien bleibt Friedrich erhalten. Weitere Gebiete hat er in dem langen Krieg nicht gewonnen, aber er hat Preußen zu einer europäischen Großmacht erhoben. Im Deutschen Reich existieren damit zwei Großmächte nebeneinander, der Habsburger Vielvölkerstaat und Preußen. Dieser Dualismus sollte die deutsche und europäische Geschichte in den kommenden 100 Jahren nachhaltig mitbestimmen. Heute gilt Preußen und das Preußentum als Inbegriff des Militarismus, eine der vielen Verzerrungen, mit denen die deutsche Geschichte reich gesegnet ist. Ohne Zweifel war das preußische Heer eine harte Schule für die jungen Rekruten. Und es ist unstrittig, dass das Militär während der Schlesischen Kriege das Bild Preußens prägte. Aber Friedrichs politische Ziele richteten sich zu keiner Zeit gegen andere Staaten. Er führte keine blutigen Kolonialkriege wie Frankreich und England und keine Habgierfeldzüge wie Österreich. Niemals hat er seine Landessöhne als Söldner für die englischen Eroberungsfeldzüge in Amerika verkauft, wie es die Fürsten in Hessen und Württemberg taten, um ihre Privatschatulle zu füllen. Friedrichs Sorge galt allein Preußen und seinen Bewohnern. Nach Abschluss des Friedens von Hubertusburg gestaltete er sein Land friedlich und weltoffen. Der Name seines Sommerschlosses, Sans Souci, zu Deutsch ohne Sorge, war Programm. Als Friedrich der Große, der sich stets als erster Diener seines Staates bezeichnete, 1786 in Potsdam starb, hinterließ er Preußen wohlgeordnet und von außen unbedroht. Doch, wie so oft, trug auch hier der Schein. Hinter den Kulissen brannte die Lunte bereits lichterloh. Sie explodierte nur 3 Jahre später, erstickte Europa in einem Meer von Blut und Tränen und drohte, Preußen zu verschlingen. Juli 1789. In Paris erhebt sich das Volk gegen die Allmacht des Königs, stürmt die Bastille und wütet in den Straßen der französischen Hauptstadt. Die seit Ludwig XIV. Offen zur Schau gestellte Dekadenz der französischen Könige, der Hochmut des Adels und die bittere Armut breiter Bevölkerungsschichten hatten über Jahrzehnte ein explosives Gemisch erzeugt, das sich jetzt in einem blutigen Exzess entlud. In Frankreich herrschte die Revolution. Alte Rechnungen wurden beglichen. In den schmutzigen Straßen von Paris drängte sich das Volk johlend um die pferdebespannten Holzkarren, auf denen Woche für Woche die von den Revolutionsgerichten Verurteilten zur Hinrichtung auf das Schafott gebracht wurden. So vehement auch die Köpfe der Revolte den Staat Ludwigs XIV. Ablehnten und durch eine neue Verfassung die alte gesellschaftliche Ordnung revolutionieren wollten, in ihren imperialistischen Ansprüchen standen sie Ludwig in nichts nach. Danton, einer der Führer der Revolution, sprach unverblümt aus, was viele seiner Kumpanen dachten. Die Grenzen der Republik sind durch die Natur gegeben, sie liegen am Rhein und wir werden sie erreichen. Dort müssen die Grenzsteine unserer Republik stehen. Es dauerte nicht lange, bis sich in den Reihen der Revolutionäre jemand fand, der bereit war, diesen Anspruch militärisch umzusetzen. Sein Name lautete Napoleon Bonaparte. 1792 erklärte die Französische Republik Österreich den Krieg. Mit diesem Schritt begann eine militärische Epoche, die Europa 23 Jahre lang beherrschte und grundlegend veränderte. Preußen stellte sich zunächst ebenso wie England auf die Seite Österreichs, schied aber bereits 1795 im Sonderfrieden zu Basel aus der Koalition aus und erkannte Frankreichs Ansprüche auf das linke Rheinufer an. Als 2 Jahre später auch Österreich die Waffen strecken musste, hatte Napoleon nur noch einen Gegner, England. Bonapartes Versuch, Englands Stellung im Mittelmeer und die britischen Verbindungswege nach Indien durch einen Feldzug in Ägypten zu untergraben, scheiterten kläglich. Trotz des militärischen Fiaskos rief sich Napoleon am 18. Mai 1804 zum Kaiser der Franzosen aus, eilte nach Aachen und hielt, umgeben von deutschen Fürsten, im französisch besetzten Mainz Hof. 1806 bildeten 16 Fürsten aus Südwest-, West- und Mitteldeutschland den sogenannten Rheinbund. Seine Mitglieder traten aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation aus und gelobten Napoleon militärischen Gehorsam. Die Entscheidung über den Einsatz deutscher Soldaten lag damit in den Händen des französischen Herrschers. Ein letztes Mal blitzte der Stolz des deutschen Kaisertums auf. Aus Protest gegen die als Verrat am Reichsgedanken empfundene Rheinbundgründung legte der regierende Habsburger Kaiser Franz II. Am 6. August 1806 die Krone des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation nieder. Eine mehr als 800 Jahre alte Ordnungstradition war damit zerbrochen. Franz II. Vereinigte seine ererbten Länder Österreich, Böhmen, Mähren, Tirol, die Steiermark, Krain und Kärnten zum Kaiserreich Österreich und regierte dieses Reich fortan als Kaiser Franz I. Unter Bonapartes Führung scheint Frankreich unbesiegbar. Sein eiserner Wille schmiedet die Nation zusammen. In seiner Hand werden Offiziere und Soldaten zu gefügigen Werkzeugen. Napoleons letzter Gegner auf dem westeuropäischen Festland ist Preußen, der Staat Friedrichs des Großen. Lange hatte Napoleon das Land freundlich behandelt, um es aus der Koalition seiner Gegner herauszuhalten. Diese Haltung änderte sich, nachdem Österreich militärisch geschlagen war. Als der Franzose die Maske fallen ließ und England Hannover anbot, das zuvor Preußen zugeschlagen worden war, hielt der preußische König Friedrich Wilhelm III. Dagegen. Er forderte Bonaparte auf, Süddeutschland zu räumen und einen norddeutschen Bund unter preußischer Führung zu akzeptieren. Dieser tat, was alle mächtigen Feldherren tun. Er schwieg und ließ sein Heer marschieren. Nur eine Woche später werden die Preußen bei Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen. Der König floh, die Armee löste sich auf und selbst die gut ausgebauten preußischen Festungen kapitulierten vor den vorrückenden Franzosen. Ende August 1806 zog Napoleon als Sieger in Berlin ein. Widerstand gab es nur noch an wenigen Stellen im Land. Am härtesten verteidigte sich die von 13.000 französischen Soldaten eingeschlossene alte Hansestadt Kolberg. An der Spitze der Verteidiger standen der spätere Generalfeldmarschall Graf Neidhardt von Gneisenau und Bürgermeister Joachim Nettelbeck. Trotz der erdrückenden Übermacht des Feindes leistete Kolberg bis zum Juli 1907 entschlossenen Widerstand und wirkte damit beispielgebend für den Kampfeswillen der späteren Befreiungskriege. Der weitere geschichtliche Ablauf ist schnell erzählt. Um Russland, das zunächst mit Preußen sympathisiert hatte, ganz auf seine Seite zu ziehen, ging Napoleon auf den russischen Zaren Alexander I. zu. Dessen Bitte folgend ließ er beim Friedensschluss von Tilsit im Juni 1807 den preußischen Staat mit der Hälfte seines ursprünglichen Staatsgebietes weiter bestehen. Dafür waren die Friedensbedingungen außergewöhnlich hart. Alles preußische Land links der Elbe musste an Frankreich abgetreten werden. Danzig wurde freie Stadt und das polnische Gebiet Preußens fiel als Herzogtum Warschau an Sachsen. Um die militärische Schlagkraft zu vernichten, wurde das preußische Heer auf 42.000 Mann begrenzt. Als Zeichen des Sieges wurde das auf dem Brandenburger Tor angebrachte Vierergespann, die Quadriga, abmontiert und nach Paris gebracht. Die Beute war bewusst gewählt. Das als Ehrenmal für die siegreichen Feldzüge Friedrichs des Großen errichtete Tor besaß hohen symbolischen Wert. Seine Entweihung war ein nicht zu übersehendes Zeichen der Demütigung Preußens. 120 Millionen Franken Kriegsentschädigung und die Unterhaltskosten für die östlich der Elbe stehenden 150.000 Mann französischer Besatzungstruppen brachten Preußen an den Rand des Ruins. Obgleich Preußen aufgrund dieser Bestimmungen zu einem bedeutungslosen Mittelstaat herabsank, beurteilte Bonaparte seine Entscheidung, Preußen weiter bestehen zu lassen, später selbst als den schwersten politischen Fehler seines Lebens. Doch daran verschwendete Napoleon im Juli 1807 nicht einen Gedanken. Zu diesem Zeitpunkt war er der unumschränkte Herrscher Europas. Um auch England, seinen letzten Gegner, zu besiegen, hatte Napoleon im November 1806 eine sogenannte Kontinentalsperre erlassen. Mit diesem Dekret wollte er England wirtschaftlich in die Knie zwingen. Kein englisches Schiff durfte einen europäischen Hafen ansteuern. Der gesamte Handel mit England sollte zum Erliegen kommen. Ein fataler Entschluss. Denn am Ende stürzte darüber nicht England, sondern Napoleon selbst. Um die erhoffte Wirkung zu erreichen, versuchte Napoleon in den folgenden Jahren, die gesamte europäische Küste unter seine Kontrolle zu bringen. Doch nicht nur England, auch die europäische Wirtschaft litt unter dem aufgezwungenen Wirtschaftsboykott. Die Unzufriedenheit stieg von Jahr zu Jahr, der Schmuggel mit englischen Waren blühte. Als Napoleon den aufkommenden Protest mit militärischen Mitteln ersticken ließ, regte sich überall in Europa Widerstand. Doch noch war Frankreichs Macht ungebrochen. Als erster wagte Österreich 1809 den offenen Krieg gegen Napoleon. zu früh. Obwohl die Franzosen bei Aspern eine militärische Niederlage erlitten, gelang ihnen schließlich mit Hilfe der rheinbündischen Truppen, insbesondere Württembergs und Bayerns, bei Eckmühl der Sieg über das österreichische Heer. Aufstände in Norddeutschland, Kärnten und Tirol wurden ebenfalls blutig niedergeschlagen. In Mantua erschossen die Franzosen Andreas Hofer, den Kopf der Tiroler Freiheitskämpfer. Doch die Lunte brannte. Als der Klerus in Spanien zum nationalen Freiheitskampf gegen Napoleon aufrief, entwickelte sich ein blutiger Guerillakrieg, den die Franzosen nicht mehr in den Griff bekamen. Auch in Preußen regte sich Widerstand. Major Ferdinand von Schill, der sich schon bei der Verteidigung Kolbergs ausgezeichnet hatte, begann auf eigene Faust mit etwa 2000 Freiwilligen den Kampf gegen die napoleonischen Besatzungstruppen. Als er Ende Mai 1809 in Stralsund im Straßenkampf fiel, schickte man seinen abgeschlagenen Kopf als Trophäe an Napoleon. 500 Mitkämpfer wurden auf französische Todesgaleeren verschleppt, 11 seiner Offiziere auf den Lippewiesen bei Wesel erschossen. Als der russische Zar Ende 1810 beschloss, seine Häfen für englische Schiffe zu öffnen und damit den befohlenen Wirtschaftsboykott durchbrach, begann das letzte Kapitel französischer Weltherrschaftsträume. Im Juni 1812 marschierte Napoleon mit seiner 500.000 Mann starken Grande Armee gegen Russland. Nur eine Minderheit seiner Soldaten waren Franzosen. Etwa ein Drittel des Heeres stammte aus Deutschland. Die übrigen Truppen kamen aus Italien, den Niederlanden, der Schweiz und Polen. Mit dabei war auch ein Hilfskorps von 20.000 Preußen, das der preußische König Friedrich Wilhelm III. Zur Verfügung gestellt hatte, weil er Napoleon für unbesiegbar hielt und mit diesem Entgegenkommen das Überleben Preußens zu sichern glaubte. Preußische Patrioten wie Scharnhorst und Gneisenau reagierten empört und reichten ihre Rücktrittsgesuche ein. Der Verlauf des Feldzugs ist bekannt. Nachdem die Russen in zwei Schlachten geschlagen wurden, zog Napoleon am 14. September 1812 als Sieger in Moskau ein. Er beschlagnahmte eines der prächtigsten Häuser der Stadt, warf einen letzten Blick auf die Landkarte, legte seine Generalsuniform an, schmückte sich mit seinen Orden und wartete auf die Parlamentäre des Zaren. Die Tage vergingen. Offiziere sprachen vor, junge Französinnen, die den Feldzug an der Seite ihrer Männer mitgemacht hatten, bewunderten den glorreichen Sieger. Man diskutierte, scherzte und lachte und wartete auf die Parlamentäre des Zaren. Nach einigen Wochen dämmerte es Napoleon. Die Parlamentäre würden nicht kommen. Alexander I. dachte nicht daran, zu verhandeln. Als kurze Zeit später die ersten Schneeflocken vom Himmel fielen, schnappte die Falle zu. Schon in den Wochen zuvor hatte die Versorgung der napoleonischen Truppen nur unzureichend funktioniert. Als die Temperaturen fielen und eisiger Wind die Straßen unpassierbar machte, blieb der Nachschub aus. Die Männer begannen zu hungern. Auf diesen Augenblick hatte der Zar gewartet. Er befahl, Moskau niederzubrennen. Die Winterquartiere der französischen Armee wurden ein Raub der Flammen. Panik kam auf. Die Männer wussten, dass sie den nahenden Winter nicht überleben konnten. Jede Disziplin war zerfallen. Attackiert von russischen Reiterregimentern, flohen sie in endlosen Kolonnen nach Westen. Ende November erreichten die Reste der einst glorreichen Armee die Berezina. Doch das Eis war noch brüchig und für die wild zurückdrängenden Menschenmassen standen nur 2 notdürftig errichtete Pionierbrücken zur Verfügung. Am 10. Dezember war die Grande Armee auf 5000 Mann zusammengeschmolzen. Napoleon verließ seine Truppe und jagte im Schlitten nach Paris, um eine neue Armee aufzustellen. Am 30. Dezember 1812 erhob auch das freie Preußen sein Haupt. An diesem Tag schloss General Jörg von Wartenburg, der Befehlshaber des preußischen Hilfskorps, das zu dieser Zeit noch immer unversehrt in Ostpreußen stand, auf eigene Verantwortung und gegen den Befehl des preußischen Königs in Tauroggen ein Neutralitätsabkommen mit dem russischen General Diebitsch. Dieser Schritt war der entscheidende Wendepunkt in der europäischen Geschichte. Die preußischen Truppen scherten aus dem erzwungenen Bündnis mit Napoleon aus und begründeten eine deutsch-russische Kampfgemeinschaft gegen die französische Besatzungsmacht. Nach dem Vertrag von Tauroggen befand sich die preußische Regierung in einer schwierigen Lage. Einerseits war Preußen noch immer von französischen Truppen besetzt und es bestand ein Bündnis mit Napoleon. Andererseits hatte ein preußischer General offen den Bruch vollzogen. Dem überall auflodernden Freiheitswillen konnte sich der preußische König schließlich nicht mehr entziehen. Am 27. Februar 1813 schloss Preußen ein Bündnis mit Russland. Mit seinem Aufruf an mein Volk, in dem der preußische König die Menschen aufforderte, sich an der Wiedergewinnung der Freiheit zu beteiligen, begeisterte er vor allem die Jugend. Über 50.000 Freiwillige meldeten sich zu den preußischen Fahnen, unter ihnen Major von Lützow und sein Freikorps, Gerhard Johann von Scharnhorst, Fürst Blücher, Friedrich Ludwig Jahn, Theodor Körner und viele andere. Verkörperungen des deutschen Freiheitswillens gegen Unterdrückung und Fremdherrschaft. Als schließlich auch Österreich dem Deutsch-Russischen Bund beitrat, war Napoleons Schicksal besiegelt. Im Oktober 1813 wurden seine Truppen in der dreitägigen Völkerschlacht bei Leipzig vernichtend geschlagen. Jetzt drehten auch die Rheinbundfürsten wieder ihr Fähnchen nach dem Wind und fielen von Napoleon ab. Am 31. März 1814 zogen der Zar von Russland und der König von Preußen Seite an Seite an der Spitze ihrer Truppen in Paris ein und zwangen Napoleon zur Abdankung und zum Exil auf Elba. Totgesagte leben bekanntlich länger. Noch einmal erhob Napoleon sein Haupt, landete an der französischen Küste und scharte seine Anhänger um sich. Mit einem neu aufgestellten Heer trat er bei Waterloo in der Nähe von Brüssel gegen die Briten unter Wellington und die Preußen unter den Generälen Blücher und Gneisenau an. Am 18. Juni 1815 war auch sein letzter Traum ausgeträumt. Sein Heer war geschlagen, Napoleon ging als Verbannter auf die Insel St. Helena, wo er 1821 starb. Währenddessen organisierten die siegreichen europäischen Großmächte auf dem Wiener Kongress das nachrevolutionäre Europa. Drahtzieher des Treffens war der österreichische Kanzler Clemens Graf Metternich, dessen politische Vorstellungen auf die Wiederherstellung der alten Ordnung zielten. Wenn er sich auch nicht in allen Punkten durchsetzen konnte und Preußens Stellung durch bedeutenden Landgewinn am Rhein und an der Ruhr in Pommern und Sachsen gestärkt wurde, so war das Ergebnis des Kongresses insgesamt für Deutschland niederschmetternd. Neben Preußen und Österreich übernahmen 4 Reichsstädte und weitere 35 souveräne Fürsten die Nachfolge des Deutschen Reiches. Unter ihnen waren auch der englische, der dänische und der niederländische König, denen durch verwandtschaftliche Beziehungen Herrschaftsgebiete in Deutschland gehörten. Jeder dieser Einzelstaaten erhob eigene Zölle, verfügte über eine eigene Polizei und ein eigenes Heer. Die deutsche Nation war wieder einmal kopflos, zerstückelt und ohne politische Freiheit. Zur gleichen Zeit in Wien. In einem kostbar eingerichteten Empirezimmer, dessen Decken und Wände noch im Rokoko-Stil geschmückt sind, setzt ein vornehmer Herr an seinem aktenbeladenen Schreibtisch. Es ist Metternich, der allglatte Diplomat, ein ergebener Diener der Habsburger und erklärter Gegner des deutschen Patriotismus. Revolutionäre Träume von einer gerechteren Gesellschaft und der Ruf nach nationaler Selbstbestimmung haben in seinem Weltbild keinen Platz. Stets vornehm gekleidet, wortgewandt und ein Meister der Intrige, hat er hinter den Kulissen die Fäden gezogen. Während er zufrieden seine manikürten Hände reibt, huscht ein leichtes Lächeln über seine schmalen Lippen. Er hat sein Ziel erreicht. Der Traum von einem vereinigten Deutschland ist ausgeträumt. In Österreich ist alles beim Alten geblieben. Das Haus Habsburg hat die Zügel fest in der Hand. Der Rest Deutschlands gleicht einem Flickenteppich ohne Macht und Kraft. Anstelle eines von vielen ersehnten Einigen Deutschland hat der Metternich den Deutschen Bund ins Leben gerufen. Ein fragiles, künstliches Gebilde von Kleinstaaten ohne politische Souveränität. Die Gewinner des Wiener Kongresses waren die alten Fürsten, die Verlierer alle, die ohne Ansehen ihrer regionalen Herkunft Seite an Seite für Deutschlands Freiheit gegen Napoleon gekämpft hatten und sich nun in einem zerrissenen, politisch unmündigen Land wiederfanden. Die Metternichsche Ordnung war ein Bund aus Thron und Altar, geschaffen aus einem Geist der Vergangenheit, unfähig, die Zukunft zu meistern. Als Reaktion auf den Betrug gründeten deutschnationale Studenten bereits im Juni 1815 in Jena die Deutsche Burschenschaft. Ihr Wahlspruch »Freiheit, Ehre, Vaterland« war ein offener Protest gegen die Vielstaaterei. Zwei Jahre später. Noch einmal lässt die Herbstsonne den Thüringer Wald in den buntesten Farben erstrahlen. Es ist der 18. Oktober des Jahres 1817, der vierte Jahrestag der siegreichen Schlacht gegen Napoleon. Hunderte von Studenten ziehen von Eisenach hinauf auf die Wartburg. Schwarz-rot-goldene Fahnen flattern im Wind. Patriotische Lieder klingen weit über das stille Tal. An der Spitze des Zuges schreiten die Professoren, würdige Männer mit scharf geschnittenen Gesichtern. Alle, die sich hier zusammenfinden, verbindet die Sehnsucht nach einem einigen Deutschland und politischen Reformen. In zahlreichen Reden wird die Politik Metternichs und der deutschen Landesfürsten als reaktionär kritisiert und abgelehnt. Unter Absingen patriotischer Lieder endet die eindrucksvolle Protestversammlung. Doch noch hält das Metternichsche Konstrukt. Unter dem Druck der Obrigkeit verlieren die Köpfe der nationalen Bewegung Männer wie Ludwig Jahn, Ernst Moritz Arndt, Fritz Reuter, Friedrich Schleiermacher und die Brüder Grimm ihre Professuren. Patrioten werden polizeilich überwacht, verhaftet oder zur Auswanderung gezwungen. Die staatlichen Unterdrückungsmaßnahmen ersticken schließlich jede politische Reformbewegung. Geisteswissenschaftlich betrachtet markieren die Jahre 1770 bis 1830 eine der bedeutendsten Epochen der deutschen Geschichte. Schiller, Goethe, Schopenhauer, Kant, Klopstock, Herder, die Großen der Wissenschaft, Dichtung und Philosophie denken, was nie zuvor ein Mensch zu denken fähig war, fassen in Worte, was bis heute Gültigkeit besitzt. Viele von ihnen fühlen sich der patriotischen Bewegung verbunden. Ihre Schriften beflügeln die Fantasien der aufrührerischen Studenten und beleben die nationale Bewegung. Während die Obrigkeit in Deutschland weiterhin jede nationale Regung unterdrückte, zerfiel im übrigen Europa schrittweise die Metternichsche Nachkriegsordnung. In Österreich, Spanien, Italien, Belgien und Frankreich begannen gewaltsame Revolten. Ein Gespenst ging um in Europa, der Geist der nationalen Selbstbestimmung. Beeinflusst von den Ereignissen im Ausland kam es schließlich auch in Deutschland zu Protesten. Die Menschen forderten neue Verfassungen, Pressefreiheit und die Reform des Deutschen Bundes. Am 27. Mai 1832 versammelten sich rund 25.000 Frauen und Männer am Hambacher Schloss in der Pfalz zur ersten politischen Massendemonstration der deutschen Geschichte. Unter dem Beifall der Teilnehmer, von denen viele schwarz-rot-goldene Fahnen mit sich führten, forderten die Redner ein einheitliches deutsches Reich und die Aufhebung der Zollschranken. Die Fürsten und der Deutsche Bund reagierten umgehend. Die Verantwortlichen der Veranstaltung wurden verhaftet und inhaftiert. Gegen Hunderte begannen Hochverratsprozesse. Die deutsche Nationalbewegung tauchte ab und agierte im Untergrund weiter. Schwarz, Rot, Gold, die Farben der deutschen Patrioten, hatten zu dieser Zeit eine emanzipatorische, gesellschaftskritische, ja revolutionäre Qualität. Auf Helgoland dichtete August Heinrich Hoffmann von Fallersleben am 26. August 1841 das Lied der Deutschen, das rund 81 Jahre später, am 11. August 1922, durch den Reichspräsidenten Friedrich Ebert, einem Mitglied der Sozialdemokratie, zur Nationalhymne erhoben wurde. Als im Februar 1848 eine Revolution in Frankreich das Königshaus stürzte, begann das letzte Kapitel der Metternich'schen Ära. In Frankfurt am Main beschloss ein sogenanntes Vorparlament die Durchführung allgemeiner und geheimer Wahlen zu einer deutschen Nationalversammlung. Am 18. Mai 1848 war es endlich soweit. In der Frankfurter Paulskirche trat die gewählte Nationalversammlung zur Ausarbeitung einer Verfassung für einen Staat aller Deutschen zusammen. Doch der erhoffte große Wurf blieb aus, weil Österreich darauf bestand, auch seine fremdvölkischen Besitzungen in einen deutschen Staat einzubringen, setzte sich bei den Abgeordneten anstelle der angestrebten großdeutschen Lösung schließlich eine kleindeutsche Variante durch. Ein Deutschland ohne Österreich, unter Preußens Führung. Am 28. März 1849 wurde die deutsche Reichsverfassung verkündet. Der Katalog der darin enthaltenen Grundrechte war ein Fanal gegen die bisherigen Vorrechte des Adels. Freizügigkeit, Rede, Publikation, Versammlungs- und Glaubensrecht wurden garantiert. Darüber hinaus Gewissensfreiheit, Erziehungsfreiheit und Gleichheit vor dem Gesetz. Festgeschrieben wurde auch der Schutz nationaler Minderheiten in Deutschland und der Deutschen im Ausland. An der Spitze des Staates sollte als Kaiser aller Deutschen der preußische König stehen. Der letzte Tag des deutschen Parlaments ist ein herrlicher Frühlingstag. Noch einmal wehen die schwarz-rot-goldenen Fahnen in den Straßen der alten Kaiserstadt Frankfurt. Feierlich beenden die Abgeordneten ihre Abschlusssitzung. Begleitet von allen guten Wünschen machen sich die Vertreter des Parlaments auf nach Berlin, um dort Friedrich Wilhelm IV. Die deutsche Kaiserkrone anzutragen. Doch in Berlin kommt es zu einer unerwarteten Wende. Als die Delegierten dem preußischen König die deutsche Kaiserwürde antragen, lehnt dieser ab. Für die Delegierten eine Katastrophe. Für Deutschland die Rettung. Der preußische König musste die Kaiserkrone ablehnen, weil die Beschlüsse der Nationalversammlung zu diesem Zeitpunkt nicht durchsetzbar waren und unübersehbare Probleme nach sich gezogen hätten. England und Frankreich drohten offen mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Österreich erhob warnend den Finger und Russland beeilte sich, Wien militärische Unterstützung anzubieten. Kurzum, das Ausland und die Habsburger waren nicht bereit, ein einiges Deutschland unter preußischer Führung zuzulassen. Da das Parlament über kein eigenes Heer verfügte und Friedrich Wilhelm IV. Militärisch zu schwach war, um gegen die vereinigten Gegner anzutreten, blieb ihm nichts anderes übrig, als das ganze Unternehmen abzublasen. Das Gleiche tat auch die Nationalversammlung. Die enttäuschten Delegierten packten ihre Koffer, lösten das Parlament auf, bestiegen die Kutschen und fuhren nach Hause. Die parlamentarisch-patriotische Bewegung war gescheitert. Bewirkt hatte sie nur eines, die Konstituierung eines Parlamentes mit gewählten Volksvertretern, bis dahin ohne Vorbild in der deutschen Geschichte, hatte sich als machbar erwiesen. Geschichte macht Sprünge. In diesem Fall vergingen exakt 14 Jahre, ehe wieder ein Ereignis eintrat, das von ausschlaggebender Bedeutung für die deutsche Geschichte sein sollte. In den dazwischenliegenden Jahren war es Preußen trotz des österreichischen Widerstandes gelungen, einen Zollverein aller deutschen Staaten unter seiner Führung herzustellen. In Berlin hatte zudem im September des Jahres 1862 ein Mann die politische Bühne betreten, dessen Ideen und diplomatische Fähigkeiten die kommenden drei Jahrzehnte prägen sollten. Otto von Bismarck, der frühere Gesandte Preußens in Russland, war vom preußischen König zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Die weit verbreitete Ansicht, Bismarck sei ein kompromissloser Hardliner gewesen, ist falsch. Zeitzeugen schildern ihn immer wieder als eine eher empfindsame und sensible Natur. Dennoch scheute er sich nicht, gegen die Abgeordneten des preußischen Landtags Stellung zu beziehen, wenn er dies für notwendig hielt. Auch in seiner Antrittsrede als Ministerpräsident machte er keinen Hehl aus seiner kritischen Einstellung zum Parlamentarismus. Seine dabei gefallene Aussage: Nicht durch Reden und Majoratsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der Irrtum der Jahre 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Blut und Eisen. Sollte ihn sein ganzes Leben lang verfolgen und ihm den Beinamen Eiserner Kanzler einbringen. Eine zu kurz gefasste Charakterisierung, die übersieht, dass Bismarck das Hauptgewicht seiner Überlegungen auf die großen Fragen der Zeit richtete, von denen er wusste, dass sie zur Entscheidung anstanden. Zunächst verstärkte er, gemeinsam mit Graf von Moltke, dem Chef des Generalstabes, das preußische Heer. Dann begann er mit Russland, das er aus seiner Zeit als Gesandter bestens kannte und das er als den wichtigsten Bundesgenossen Preußens ansah, zu verhandeln. Bismarcks vorrangigstes außenpolitisches Ziel war es, Preußen vor einem möglichen Zweifrontenkrieg gegen Frankreich im Westen und Russland im Osten zu bewahren. Innenpolitisch dagegen konzentrierten sich seine Gedanken auf die Klärung der Machtfrage zwischen Preußen und Österreich. Ende des zweiten Teils. Fortsetzung auf CD3. Wir schreiben das Jahr 1863. Als der dänische König Christian IX. Schleswig und Holstein Dänemark einverleiben wollte, ging ein nationaler Aufschrei durch Deutschland. Der Deutsche Bund beschloss ein gemeinsames Vorgehen gegen den Eindringling. Österreich, das nicht zulassen wollte, dass sich Preußen zum Wortführer der deutschen Belange machte, schloss sich an. Nach erfolgreicher Erstürmung der Düppeler Schanzen und der Eroberung der Insel Alsen gab Dänemark seine Ansprüche auf. Bei den sich anschließenden Beratungen in Wien zeigte sich Bismarcks politischer Weitblick. Denn während Österreich die Errichtung eines weiteren Bundesstaates forderte und damit die Zerstückelung Deutschlands vorantreiben wollte, verlangte Preußen das Ende der deutschen Kleinstaaterei und die Aufteilung Schleswig-Holsteins zwischen sich und Österreich. Was auf den ersten Blick verwundert, offenbart sich bei näherem Hinsehen als ein diplomatisches Kunststück besonderer Güte. Bismarck wusste genau, dass ein 1000 Kilometer vom österreichischen Stammland entfernt liegendes Stück Hoheitsgebiet für die Habsburger wertlos war. Gleichzeitig führte ihnen Preußens Forderung nach Beendigung der Kleinstaaterei deutlich vor Augen, dass ihre privilegierte Stellung in Deutschland in Frage gestellt war. Preußen hatte sich auf die anstehende Auseinandersetzung mit Habsburg bestens vorbereitet. Russlands Freundschaft war ihm durch Bismarcks diplomatische Kunst sicher. Auch Frankreich würde stillhalten, denn Bismarck hatte Paris signalisiert, dass Preußen sich in einem möglichen Krieg zwischen Frankreich und England wegen der von Paris geplanten Annexion Belgiens neutral verhalten würde. Darüber hinaus gab es Absprachen mit Italien, das nur darauf wartete, gegen Wien zu marschieren, um Venetien an sich zu reißen. Österreich handelte genauso, wie Bismarck es vorausgesehen hatte. Es beantragte den Einsatz des Bundesheeres gegen Preußen und fand dabei die Unterstützung der um ihre Eigenständigkeit bangenden Kleinfürsten. Und während man in Wien noch über die nächsten Schritte debattierte, marschierten die Preußen los. Am 11. Juni 1866 besetzten sie Böhmen, danach Hannover und Kurhessen. Am 3. Juli trafen die Heere bei Königgrätz aufeinander. Drei preußische Armeen unter Moltke schlugen die Vereinigten Österreicher und Sachsen vernichtend. Mit dieser Niederlage war Habsburgs Vorherrschaft im Deutschen Reich unwiederbringlich beendet. Bei den Friedensverhandlungen in Nikolsburg offenbarte Bismarck eine weitere Facette seines politischen Talents. Gegen die Forderungen seines Königs und des preußischen Militärs setzte er ausgesprochen moderate Bedingungen für Österreich durch. Er beugte damit einer weiteren Entzweiung zwischen Preußen und Habsburg vor und hielt die Möglichkeit einer zukünftigen Zusammenarbeit offen. Preußen erhielt Hannover, Hessen-Kassel, Nassau und Frankfurt und bildete damit eine Einheit von der Saar bis Ostpreußen. Nachdem der Habsburger Vielvölkerstaat aus Deutschland herausgedrängt und damit das Band zwischen Deutsch-Österreich und den übrigen deutschen Ländern nach fast 1000-jährigem Bestehen durchtrennt war, löste sich der Deutsche Bund am 24. August 1866 in Augsburg auf. Nur wenige Wochen später wurde unter der Führung Preußens der Norddeutsche Bund gegründet, in dem sich 20 deutsche Staaten nördlich des Mains zusammenschlossen. Ein konstituierender Reichstag beschloss im folgenden Jahr die Bundesverfassung. Preußens König, Wilhelm I., fungierte als Bundespräsident, Bismarck als Reichskanzler. Einige süddeutsche Staaten schlossen Schutz- und Militärbündnisse mit Preußen. Wir schreiben das Jahr 1870. Um die weitere Entwicklung verstehen zu können, müssen wir unseren Blick auf Frankreich richten. Dort herrschte zu dieser Zeit Kaiser Napoleon III., ein glückloser Regent und ausgewiesener Gegner der deutschen Einheit. Argwöhnisch und feindselig betrachtete er Preußens wachsende Macht. Seit langem verfolgte er den Plan, die westdeutschen Gebiete Preußens gewaltsam zu annektieren und an Frankreich anzugliedern. Noch fehlte ihm der Anlass, aber auf diesem Gebiet verfügten die französischen Herrscher über einen großen Erfindungsreichtum. Wenig später bauschte Napoleon III. Ein Angebot Spaniens an den Erbprinzen Leopold von Hohenzollern, die spanische Krone anzunehmen, zu einer Bedrohung seines Landes auf und verlangte von Preußen die förmliche Unterbindung dieser Ernennung. Als König Wilhelm die ultimativ gehaltene Forderung ablehnte und Bismarck die französische Note in der Presse veröffentlichte, erklärte Frankreich am 19. Juli 1870 Preußen den Krieg. Ganz Deutschland eilte zu den Fahnen. Die süddeutschen Staaten, auf deren Hilfe Frankreich gehofft hatte, zögerten keinen Augenblick und stellten ihre Truppen unter den Oberbefehl Preußens. Die Kleinstaaterei war mit einem Schlag Schnee von gestern. Ehe Napoleon begriff, wie ihm geschah, standen die deutschen Truppen in Frankreich. In 6 Wochen war seine Armee geschlagen. Nach der vernichtenden Niederlage bei Sedan übergab Napoleon III. Seinen Degen an den preußischen König. Bismarck nutzte die Gunst der Stunde. Am 18. Januar 1871 rief er im Spiegelsaal von Versailles den preußischen König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser aus. Jetzt waren die Vorzeichen andere als im Jahre 1849. Preußen war militärisch erstarkt, Russland ein Verbündeter, Habsburgs Macht beschnitten. Jetzt konnte Preußens König die Krone annehmen, ohne das Land aufs Spiel zu setzen. Das Zweite Deutsche Reich war gegründet. Berlin wurde am 16. April 1871 Hauptstadt des neuen Deutschen Reiches, das zu dieser Zeit etwa 41 Millionen Einwohner zählte. Im Frieden zu Frankfurt am Main, der am 10. Mai 1871 unterzeichnet wurde, musste Paris neben einer auf 3 Jahre beschränkten Reparationszahlung Elsaß-Lothringen an Deutschland abtreten. Eine Wunde, die noch lange bluten und zu neuen Auseinandersetzungen beitragen würde. Die Gründung des Deutschen Reiches hatte die Machtverhältnisse in Europa entscheidend verändert. Aus dem einst unbedeutenden Preußen war ein wirtschaftlich und militärisch mächtiger Staat im Herzen Europas entstanden. Da Bismarck wusste, dass Frankreich wegen der Abtretung von Elsass-Lothringen auf Revanche drängte und bereit sein würde, diesen Verlust auch militärisch rückgängig zu machen, war es das Hauptziel seiner Außenpolitik, Frankreich zu isolieren und die übrigen Großmächte an Deutschland zu binden. Sein Plan gelang. Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt von einem fein gesponnenen europäischen Bündnissystem, in dem Bismarck aus Rücksicht auf die großen Kolonialmächte auf den Erwerb deutscher Kolonien verzichtete und die Möglichkeit eines Zweifrontenkrieges durch komplizierte Vertragswerke ausschaltete. Alles schien in geordneten Bahnen zu verlaufen. Dann kam das Jahr 1888, das berühmte Drei-Kaiser-Jahr. Zunächst starb Wilhelm I., danach, nach nur 99-tägiger Regentschaft, auch sein schwerkranker Sohn Friedrich III. Ihm folgte der nur 29 Jahre alte Enkel Wilhelms I., Wilhelm II., ein erklärter Gegner Bismarcks. Wilhelm II. Hatte kein Verständnis für Bismarcks Außenpolitik und dessen bestimmtes Auftreten. Er entließ seinen inzwischen 75 Jahre alten Kanzler und leitete damit eine verhängnisvolle Entwicklung ein. Als Kaiser Wilhelm II. Wenig später die Bitte Russlands nach Verlängerung des von Bismarck ausgearbeiteten Rückversicherungsvertrages ablehnte, der in den zurückliegenden Jahren Deutschlands Sicherheit garantiert hatte, steuerte das Reich in die Katastrophe. Russland orientierte sich von da an in Richtung Frankreich. Was Bismarck jahrzehntelang verhindert hatte, wurde bittere Realität. Eine Schlinge, noch unsichtbar, aber auf Dauer tödlich, legte sich um Deutschland. In Berlin herrschte Aufbruchstimmung. Innenpolitische Erfolge ließen die warnenden Stimmen schnell verstummen. Wilhelm sonnte sich im Glanz der wirtschaftlichen Triumphe. Die Bilanz war schließlich so strahlend, dass sie Kaiser und Bevölkerung über die dunklen Wolken hinwegtäuschten, die sich über Deutschland zusammenzogen. Doch die Sache war fatal. Je heller die wirtschaftlichen Erfolgszahlen glänzten, umso schwärzer wurden die Wolken, die sich im Westen und Osten aufstauten. Tatsächlich lassen die damaligen Steigerungsraten der deutschen Wirtschaft noch heute jeden bundesrepublikanischen Wirtschaftsminister von Neid erblassen. In wenigen Jahren vervierfachte Deutschland seine Steinkohleförderung und überrundete damit die französische. Im gleichen Zeitraum übertraf die deutsche Roheisenproduktion die englische und auch in der Stahlerzeugung hinkten die Briten schließlich hoffnungslos hinterher. Zu allem Unglück verdoppelte sich auch noch der deutsche Außenhandel. Sie haben richtig gehört. Es war ein Unglück. Zumindest in den Augen Englands, das durch die deutsche Erfolgsbilanz seine politische Leitlinie der Balance of Power nachhaltig infrage gestellt sah. Dieses Prinzip bedeutet im Klartext nichts anderes, als dass auf dem Kontinent keine Macht so stark werden durfte, dass sie die Vormachtstellung Englands in Europa bedroht. London, 1. Januar 1907, Neujahrstag, 8 Uhr in der Frühe. Sir Eyre Crowe, ein Spitzenbeamter des britischen Außenministeriums, verlässt sein Büro in der Nähe des Regierungsviertels. Zu dieser Stunde ist die Stadt wie ausgestorben. Niemand nimmt Notiz von dem hochgewachsenen Mann im eleganten dunkelblauen Mantel. Von der Themse zieht Nebel in die verwaisten Straßen der Londoner City. Crowe hat es eilig. In seiner Aktentasche trägt er eine Denkschrift, die im Außenministerium dringlichst erwartet wird. Nach einer Viertelstunde hat er sein Ziel erreicht. Er begrüßt die anwesenden Herren, überreicht dem Minister die schmale Akte, wärmt sich mit einem Schluck heißen Tees und erläutert dann mit knappen Worten die Ergebnisse seiner Überlegungen. Die Deutschen streben, so Crowe, nach der Vorherrschaft in Europa. Alle Verständigungsangebote Berlins seien nichts als Täuschungsmanöver, um Zeit zu gewinnen. England dürfe sich davon nicht beirren lassen und müsse sich klar darüber sein, dass Deutschland der Feind Nummer 1 in Europa ist. die britische Regierung müsse alles tun, um das Deutsche Reich in die Schranken zu weisen. So waghalsig auch Crowers Thesen sind, bei seinen Zuhörern treffen sie auf Zustimmung. Die britische Regierung erklärt seine Denkschrift wenig später sogar zur offiziellen Richtlinie ihrer Außenpolitik. Erklärtes Ziel Londons ist von nun an die außenpolitische Isolierung des Deutschen Reiches und die Gewinnung militärischer Bündnispartner. Dass es in absehbarer Zeit zu einem Krieg gegen das Deutsche Reich kommen würde, bezweifelte in England niemand. Bismarck hätte es bemerkt. Wilhelm fehlte das Gespür für die aufziehende Gefahr. Er hatte andere Ziele. Deutschland sollte endlich einen gleichberechtigten Platz im Kreis der europäischen Großmächte einnehmen. Eigene Kolonien und eine deutsche Kriegsflotte. Kaiserliche Träume auf dem Weg zum Platz an der Sonne, der dem Deutschen Reich so lange vorenthalten worden war. Diplomatische Zurückhaltung war nicht Wilhelms Welt. Er liebte den militärischen Glanz und in seinen königlichen Schränken hingen Dutzende von Fantasieuniformen. London kam das Gehabe des deutschen Kaisers gerade recht. Immer häufiger veröffentlichte die britische Presse Fotos des ordengeschmückten Regenten. Was Wilhelm nicht verstand, war den Briten umso klarer. In den Augen der Welt entstand langsam aber sicher das Bild eines kriegshungrigen deutschen Bluthundes, der mit seiner mächtigen Flotte den Frieden in Europa bedrohte. Propaganda vom Feinsten. Unwahr, aber wirksam. In Wirklichkeit war die deutsche Flottenpolitik genauso wenig bedrohlich wie die Kolonialpolitik des Reiches. England wusste genau, dass die deutsche Flotte der ihren hoffnungslos unterlegen war und die Kriegsschiffe in der Nordsee festsaßen, weil Deutschland über keinen für einen Seekrieg notwendigen Überseehafen verfügte. Was in den Augen Londons wirklich gefährlich war, waren die aufblühende deutsche Technologie und Wissenschaft, war der rasante Anstieg des deutschen Wirtschaftswachstums, der florierende Außenhandel und die damit aufkommende Konkurrenz auf den internationalen Märkten. Es ging um Geld, um viel Geld. Doch davon war natürlich nicht die Rede, als England sich anschickte, sein Netz um das Deutsche Reich enger zu ziehen. Londons Suche nach möglichen militärischen Verbündeten war schnell von Erfolg gekrönt. Die Wahl fiel auf Frankreich. Dort erregte der Verlust von Elsaß-Lothringen noch immer die ganze Nation. Paris sann auf Rache. Im Jahre 1904 schlossen die beiden Staaten eine Entente cordiale, mit der sie ihre jeweiligen kolonialen Interessengebiete absteckten. Nur zwei Jahre später vereinbarten die Kriegs- und Außenminister gemeinsame Heeres- und Flottenbesprechungen, um zukünftige Militäraktionen miteinander abzustimmen. Diplomatensprache, die alles und nichts bedeuten konnte. Acht Jahre später sollten die Deutschen erfahren, was sich hinter diesen Worten versteckte. In Berlin nahm man von diesen Entwicklungen noch immer keine Notiz. Wilhelm II. Ritt über die Manöverplätze, grüßte huldvoll seine Untertanen und feierte pompös den Stapellauf neuer Kriegsschiffe. Die Tage waren ausgefüllt mit Paraden, Übungen und Inspektionen. Die schneidigen jungen Offiziere drehten ihren Schnurrbart nach kaiserlichem Vorbild spitz in die Höhe, ahmten seinen blitzenden Blick nach und genossen die angenehmen Seiten des Lebens. In den Salons der Hauptstadt witzelte man über die Reiselust des Kaisers und lauschte atemlos den Erzählungen aus den afrikanischen Kolonien. Bismarck war seit vielen Jahren tot, seine Warnungen vergessen. Wilhelms Motto, das Gleichgewicht in Europa bin ich und meine 25 Armeekorps, erschien ausreichend, um Frieden und Wohlstand zu garantieren. Ein trügerisches Bild. Denn hinter den Kulissen ging die Intrige weiter. 1911, drei Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, reiste der englische Generalstabschef nach Paris und versprach den Franzosen in einem vertraulichen Gespräch die Unterstützung durch 6 britische Heeresdivisionen für den Fall eines Krieges mit Deutschland. Ein Jahr später versicherte der französische Präsident dem Zaren, sein Land würde Russland unter allen Umständen militärisch unterstützen, egal ob Russland angegriffen oder selbst angreifen würde. Wer den ersten Schuss abgeben würde, war für England und Frankreich zu diesem Zeitpunkt bereits ohne Bedeutung. Ihnen war nur wichtig, dass er abgegeben wird. Als die türkisch-osmanische Regierung im Jahre 1912 dem Deutschen Reich als Ausgleich für die immensen Kosten der errichteten Eisenbahnverbindung von Berlin bis nach Bagdad die Konzession zur Ölförderung im Raum Mossul einräumte, schrillten in London alle Alarmglocken. Um das zu verstehen, muss man sich einige Fakten in Erinnerung rufen. England hatte sich zur gleichen Zeit die Erdölförderung in Kuwait gesichert, indem es zuvor, zur Beschleunigung der Verhandlungen, seine Kriegsflotte in den Persischen Golf geschickt hatte. Nun sah es seine Kreise gleich auf mehrfache Weise gestört. Die deutsche Erdölförderung schuf Konkurrenz auf dem Weltmarkt, die Bagdad-Bahn untergrub das britische Transportmonopol zur See und die Stimmung der arabischen Regierungen drohte zugunsten des Deutschen Reiches umzukippen. Triftigere Kriegsgründe wird man nur schwer finden. In Deutschland dachte zu dieser Zeit niemand an eine militärische Auseinandersetzung. Dass der wirtschaftliche Aufstieg Deutschlands Grund für einen europäischen Bruderkrieg sein könnte, war nicht nur für den Kaiser unvorstellbar. Doch wie war die Lage wirklich zu Beginn des Jahres 1914? Deutschland war inzwischen, abgesehen von seinem Bündnispartner Österreich-Ungarn, politisch isoliert. In Wien hatte der greise Habsburger Kaiser Franz Josef alle Hände voll zu tun, um die auseinanderdriftenden Völker der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie zusammenzuhalten. Sein Reich war zu diesem Zeitpunkt bereits ein fragiles Gebilde, ein Sammelsurium unterschiedlichster Nationen, die immer energischer ihre nationale Selbstbestimmung forderten. Sie erinnern sich noch an die Lunte, die seit langem an diesem brüchigen Konstrukt glimmte. Am 28. Juni 1914 zündete der Funke. Als ein serbischer Student in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin erschoss, hallte das Echo dieser Schüsse über ganz Europa und setzte eine blutige Kettenreaktion in Gang. Der Tod des Thronfolgers besiegelte nicht nur das Ende der Habsburger Donaumonarchie, er war auch das Fanal für ein blutiges Showdown, das ein Ende erst im Jahre 1945 finden sollte. Nutzen wir die Atempause, um unseren Blick für die kommenden Abläufe zu schärfen. Dabei müssen wir uns von einer immer wieder zitierten, aber falschen Sicht der Dinge verabschieden. Die Trennung des Ersten und Zweiten Weltkriegs in zwei unterschiedliche, voneinander unabhängige Ereignisse. In Wahrheit bilden die Jahre von 1914 bis 1945 eine unteilbare Einheit, in der zwei Kriege stattfanden, denen aber gleiche politische Ziele zugrunde lagen. Diese Sichtweise ist von entscheidender Bedeutung, denn sie ist der Schlüssel für das Verständnis der kommenden 30 Jahre. Kehren wir mit diesem Blick zurück in den Sommer des Jahres 1914. Welche Interessen verfolgten die europäischen Staaten, die wenig später Krieg gegeneinander führen sollten, zu diesem Zeitpunkt? Österreich wollte den Status quo beibehalten und widersetzte sich jedem Versuch einzelner Nationen, aus dem Habsburger Vielvölkerstaat auszubrechen. Die Serben träumten von einem großserbischen Reich und einer Neuordnung des Balkans unter ihrer Führung. Russland verstand sich als Schutzmacht aller Slawen und förderte die serbischen Pläne. Frankreich wollte Elsass-Lothringen wieder gewinnen und unterstützte jeden, der zur Schwächung Deutschlands beitrug. England sah im Deutschen Reich einen lästigen Konkurrenten und tat alles, um diesen Zustand möglichst schnell zu beseitigen. Unbeantwortet ist damit nur das Interesse Deutschlands, dem wenige Jahre später in Versailles die Alleinkriegsschuld für den Ersten Weltkrieg zugesprochen werden sollte. Sie werden es nicht glauben. Deutschland glaubte noch immer an seinen Platz an der Sonne, verschloss die Augen vor dem drohenden Unheil und machte Urlaub. Nachdem Kaiser Wilhelm seine Bündnistreue gegenüber Österreich-Ungarn versichert hatte, verließen er selbst, sein Reichskanzler, der Generalstabschef, der Chef des Auswärtigen Amtes und der Chef der deutschen Marineleitung, das hektische Berlin, um die Ferien zu genießen. Es gab keine Mobilmachungsbefehle an das Heer oder die Marine. Man hielt es nicht einmal für notwendig, die alten Aufmarschpläne gegen Russland, die der deutsche Generalstabschef Moltke Monate zuvor als überflüssig hatte wegsperren lassen, aus der Schublade zu ziehen. Ob Dummheit oder Ignoranz, die Verantwortlichen in Berlin hielten es für ausgeschlossen, dass aus diesem Attentat von Sarajevo ein Flächenbrand entstehen könnte. Eine bittere Fehleinschätzung. Denn während der Kaiser auf dem Deck seiner weißen Yacht flanierte und unter dem Beifall der entzückten Damen auf Tontauben schoss, verpackte man andernorts bereits die Granaten in die Munitionskisten. In England befahl der damalige Marinestaatssekretär Winston Churchill am 15. Juli eine Mobilmachungsübung der Flotte, an deren Ende allerdings nicht, wie sonst üblich, demobilisiert wurde. Die Royal Navy blieb im Alarmzustand und konnte jederzeit losschlagen. Am 20. Juli reisten der französische Staatspräsident Poincaré und sein Ministerpräsident zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Russland, bei dem der gegen Deutschland gerichtete französisch-russische Zweierbund aus dem Jahre 1894 bekräftigt und die französische Bündnistreue für den Fall des Krieges zwischen Russland und Deutschland versichert wurde. Am 23. Juli stellt Österreich den Serben ein 48-Stunden-Ultimatum, in dem es verlangte, jede antiösterreichische Hetzpropaganda in Serbien zu unterbinden und österreichische Sicherheitsorgane bei der Bekämpfung des Terrors in Serbien einzusetzen. Serbien antwortete ausweichend und wandte sich hilfesuchend an Russland. Russland, das sicher sein konnte, dass Frankreich im Falle eines Krieges auf seiner Seite stehen würde, gab der serbischen Regierung ein Hilfsversprechen. Diese lehnte daraufhin das Wiener Ultimatum ab und befahl die Mobilmachung. Wien reagierte umgehend mit einer Teilmobilmachung seiner Streitkräfte gegen Serbien. In dieser Phase unternahm Deutschland mehrere Vermittlungsversuche. Kaiser Wilhelm, der seinen Urlaub abgebrochen hatte, bemühte sich, die Regierungen in Petersburg und Wien zum Einlenken zu bewegen. Vergeblich. Am 28. Juli erklärte Habsburg Serbien den Krieg. 24 Stunden später mobilisierte Russland 13 Armeekorps an den Grenzen zu Österreich-Ungarn. Am selben Tag versichert der deutsche Reichskanzler gegenüber dem englischen Botschafter in Berlin, Sir Goschen, dass Deutschland mit England Frieden halten wolle. Im selben Gespräch deutet er an, dass Deutschland, je nachdem wie Frankreich sich verhalten würde, gezwungen sein könnte, Belgiens Neutralität für eine begrenzte Dauer zu verletzen. Auf die Frage, wie England sich zu verhalten gedächte, antwortete der Botschafter ausweichend und wahrheitswidrig, seine Regierung wolle sich zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich eigener Entscheidungen noch nicht festlegen. Wenige Stunden später unterstrich der britische Außenminister gegenüber der französischen Regierung noch einmal, dass Frankreich, falls es am Krieg teilnimmt, mit Englands Waffenhilfe rechnen kann. Eine Freifahrkarte für den Krieg gegen das Deutsche Reich. Als daraufhin Russland und Frankreich Totalmobilmachungen befahlen und Deutschland von zwei Seiten bedrohten, musste Berlin handeln. Am 1. August mobilisierte auch Kaiser Wilhelm das deutsche Heer. Die dann folgenden Ereignisse sind schnell erzählt. Nach siegreichen deutschen Vorstößen im Westen entwickelte sich ein blutiger Stellungskrieg, in dessen Verlauf Millionen Soldaten starben. Je länger der Krieg dauerte, umso aussichtsloser wurde die Lage Deutschlands und der mit ihm verbündeten Staaten Österreich und der Türkei. Die englische Seeblockade, gegen die die deutsche Flotte machtlos war, schnürte das Deutsche Reich von den lebenswichtigen Rohstofflieferungen aus Übersee ab und die wachsende materielle Übermacht der Alliierten erstickte alle deutschen Versuche, das Kriegsglück doch noch zu wenden in einem Hagel aus Eisen und Stahl. Den entscheidenden Ausschlag gaben schließlich die USA, die von Kriegsbeginn an England und Frankreich unterstützt hatten und am 6. April 1917 dem Deutschen Reich auch offen den Krieg erklärten. An der Niederlage Deutschlands konnte auch der Sonderfrieden von Brest-Litowsk im März 1918 nichts mehr ändern, der mit den durch eine Revolution in Russland an die Macht gelangten Bolschewisten unter Lenin geschlossen wurde. Auf Anraten der deutschen Heeresleitung richtete die deutsche Reichsregierung schließlich am 4. Oktober 1918 im Vertrauen auf das im Januar desselben Jahres veröffentlichte 14-Punkte-Programm des amerikanischen Präsidenten Wilson an diesen das Ersuchen, Verhandlungen über einen Waffenstillstand einzuleiten. Parallel zu den äußeren Ereignissen kam es innerhalb Deutschlands zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen. Unter dem Eindruck der erfolgreichen bolschewistischen Revolution in Russland erstrebte der von der USPD abgespaltene Spartakusbund einen revolutionären Umsturz und die Einführung einer Räterepublik. In zahlreichen deutschen Städten kam es zu Massendemonstrationen und zur Bildung von Arbeiter- und Bauernräten. Die Revolte war getragen von Kriegsmüdigkeit, Hunger und der Einsicht in die unvermeidliche militärische Niederlage. Sie war keine Revolution im eigentlichen Sinne, denn letztlich fehlte ihr die tragende Idee und damit die Kraft, eine neue Ordnung zu installieren. Die Stärke der Massen war die Schwäche der Monarchie. Des Kaisers blitzender Blick, sein spitz nach oben gezogener Schnurrbart, die schneidigen jungen Offiziere, Paraden und ordengeschmückte Uniformen, all das war mit einem Schlag Vergangenheit. Die Fürsten dankten ab und am 9. November 1918 überschritt der Kaiser die niederländische Grenze, um ins Exil zu gehen. In Berlin rief der Mehrheitssozialist Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus und in der Nacht vom 10. zum 11. November wurde der Waffenstillstand unterzeichnet. Arbeiter und Soldaten, furchtbar waren die 4 Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende, das Morden ist vorbei. Seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Der Erste Weltkrieg war beendet. Zumindest theoretisch, denn praktisch ging der Krieg gegen Deutschland weiter. Während die deutschen Soldaten freiwillig aus Frankreich und Belgien abrückten, setzten die Briten ihre Seeblockade weiter fort und verhinderten damit die Einfuhr lebenswichtiger Güter. Allein im ersten Jahr nach dem offiziellen Kriegsende verhungerten in Deutschland Hunderttausende, in der Mehrzahl Frauen und Kinder. Am 18. Januar 1919, dem Gründungsjahr des Deutschen Reiches, begannen in Versailles die sogenannten Friedensverhandlungen. Ein schönes Wort, das die Wahrheit bis heute überdeckt. Da die Verlierer von der Konferenz ausgeschlossen wurden, konnte von Verhandlungen gar keine Rede sein. Die Sieger blieben bis zum Schluss unter sich und verteilten einmütig ihre Kriegsbeute. 5 Monate später durften die deutschen Delegierten anreisen. Der französische Ministerpräsident Clemenceau überreichte ihnen die fertigen Vertragsunterlagen mit den Worten: Die Stunde der Abrechnung ist gekommen. Die Bitte der Deutschen, den Vertrag, den sie unterschreiben sollten, mit den Siegern vorher aushandeln zu dürfen, wurde kategorisch abgelehnt. Wozu noch verhandeln? Die Sache war klar. Die Sieger hatten beschlossen, dass Deutschland und seine Verbündeten die Alleinschuld trugen. Auch die Beute war verteilt. Verhandlungen waren nicht mehr nötig. Jetzt sollte die Zeche bezahlt werden. In Deutschland reagierte man auf die Forderungen mit Entsetzen. Mit Wilsons 14-Punkte-Programm hatte der Kontrakt nicht das geringste gemein. Wilson hatte eine faire und ausgleichende Behandlung versprochen. In Versailles aber regierten Hass und Rache. Das Urteil des sozialdemokratischen Reichspräsidenten Ebert über das diktierte Vertragswerk klingt angesichts der weiteren Entwicklung geradezu prophetisch. Aus solchem aufgezwungenen Frieden muss neuer Hass zwischen den Völkern und im Verlauf der Geschichte neues Morden erwachsen. Der französische Marschall Foch sah es noch deutlicher. Das ist kein Friede. Das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Er traf den Nagel exakt auf den Kopf. Alles Lamentieren war sinnlos. Der Frieden begann für die Deutschen mit riesigen Gebiets- und Bevölkerungsverlusten. Die Sieger demontierten die Industrieanlagen, forderten die Auslieferung der deutschen Handelsflotte und die Übergabe der Goldreserven. Die deutschen Streitkräfte wurden auf 100.000 Mann reduziert. Flugzeuge, Panzer und U-Boote wurden zerstört oder als Kriegsbeute weggeschleppt. Hunderttausende von Eisenbahnwaggons, Lokomotiven und Lastkraftwagen gingen in den Besitz der Sieger über. Die Kolonien gingen verloren. Nutzvieh- und Landwirtschaftsmaschinen wurden verpackt und über die Grenzen transportiert. Der Vertrag verpflichtete Deutschland darüber hinaus für die kommenden Jahrzehnte zur Auslieferung eines Großteils seiner Erz- und Kohleförderung, der Kalk-, Zement- und Benzinproduktion, und setzte außerdem eine Zahlung von 226 Milliarden Goldmark fest. Erinnern Sie sich noch an die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs? An Englands Politik der Einkreisung und seine militärischen Zugeständnisse an Frankreich? Erinnern Sie sich noch an die Vermittlungsversuche des deutschen Kaisers, die Lage zu entschärfen? Erinnern Sie sich noch an die Erfolge der deutschen Wirtschaft und an Englands Bemühen, einen lästigen Konkurrenten loszuwerden? Die Deutschen damals jedenfalls erinnerten sich noch sehr genau daran und waren empört, aufgebracht und verletzt, als die Sieger ihnen nun die Alleinkriegsschuld zuwiesen. Sie wussten, dass diese einseitige Schuldzuweisung nicht stimmte und reine Siegerwillkür war. Empört waren auch die deutschen und österreichischen Soldaten, die im Vertrauen auf Wilsons Zusage aus dem besetzten Frankreich und Belgien abgezogen und in ihre Kasernen zurückgekehrt waren. In ihrer Erinnerung waren die schrecklichen Materialschlachten, die gefallenen Kameraden und die Opfer der Front noch lebendig. Die Aussage des damaligen Reichsjustizministers Otto Landsberg, Mitglied der SPD, dass dieser Friede ein langsamer Mord am deutschen Volke ist, sprach vielen von ihnen aus dem Herzen. Der stete Abfluss der Devisen zur Begleichung der auferlegten Reparationszahlungen zerstörte innerhalb kürzester Zeit den Geldwert. Ab Januar 1923 herrschte in Deutschland Inflation. Die Gelddruckpressen liefen rund um die Uhr. Die Werte auf den Geldscheinen stiegen in abenteuerliche Höhen. Arbeiter verdienten in einer Stunde Milliarden. Doch das Geld war nichts mehr wert. Ihre Frauen warteten bei den Lohnauszahlungen bereits an den Fabriktoren, stopften die Papierscheine in schmutzige Tüten und rannten zum nächsten Kolonialwarengeschäft, um einzukaufen, ehe die Preise weiter stiegen. In Deutschland begann es zu brodeln. Als Franzosen und Briten das Ruhrgebiet besetzten, um ausstehende Kohlelieferungen einzutreiben, riefen die Gewerkschaften den Generalstreik aus. Als die Bergleute sich weigerten, ihre Arbeit aufzunehmen, schossen die Besatzungssoldaten in die Menge. Es war nicht der Adel oder eine Clique unverbesserlicher Militaristen, die sich erhoben. Es war das deutsche Volk, die deutschen Arbeiter, deren Frauen und Kinder hungerten und froren, weil die Sieger die Kohle und das Holz abtransportierten. Ehemalige Soldaten schlossen sich zu Freikorps zusammen und verübten Sabotageakte gegen die Besatzungstruppen. Brücken und Bahngleise wurden gesprengt, um den Abtransport der Kohle zu stoppen. Im Ruhrgebiet herrschte schließlich der nackte Terror. Über den Eingangstüren französischer Offizierscasinos prangten Schilder mit der Aufschrift »Für Deutsche verboten«. Besatzungssoldaten schlugen mit Hundepeitschen auf Deutsche, wenn sie es wagten, auf demselben Bürgersteig zu gehen. Damals hießen die Bürgersteige Trottoir, aber deshalb taten die Peitschenhiebe nicht weniger weh. Die Siegerjustiz ließ willkürlich jeden Verdächtigen verhaften. Zehntausende flohen in das unbesetzte Deutschland. Auf den Straßen bettelten die Kinder um ein Stückchen Brot, Alte suchten im Abfall nach Essbarem. In den Großstädten vegetierten ganze Familien in einem nach billiger Kohlsuppe stinkenden fensterlosen Raum. Tuberkulose machte sich breit. Hohlwangige Kinder spielten in Hinterhöfen, die selbst im Sommer kein Sonnenstrahl erreichte. Heute heißen diese Jahre die goldenen Zwanziger. Wie so vieles eine Erfindung fantasiereicher Geschichtsverfälscher. Von Schiebern und Kriegsgewinnlern abgesehen, lebten die Menschen in bitterster Armut und ohne Hoffnung auf Besserung. Sie alle einte ein Verlangen, der Albtraum von Versailles musste beendet werden. Politiker, die sich dieses Ziel auf ihre Fahnen schrieben, gewannen zunehmend an Einfluss. Einer unter den Millionen, ein ehemaliger Soldat, der überzeugt war, dass der Krieg nur verloren wurde, weil geheime Mächte im Hintergrund gegen das Militär gearbeitet hatten und dessen fanatische Stimme die Menschen später in ihren Bann ziehen sollte, fasste, wie er später selbst schrieb, angesichts der Verelendung des deutschen Volkes den Entschluss, in die Politik zu gehen, um die Schmach von Versailles zu beenden. Sein Name war Adolf Hitler. Sie wundern sich, wie unspektakulär dieser Mann in die deutsche Geschichte eintrat? Ein Diktator und Kriegsherr, ein Fanatiker und Massenmörder, nichts anderes als eine Antwort auf einen Vertrag und dessen Folgen? Die Wissenschaft streitet bis heute über das Warum und Wieso, über die Psyche und die Wurzeln dieses Mannes. Doch eines ist unbestritten: Hitler und seine Bewegung kamen nicht aus dem Nichts. Es gab Bedingungen, die ihn und sein politisches Programm möglich machten. Ohne Versailles, darin stimmen die meisten Historiker inzwischen überein, wäre der Nationalsozialismus nicht möglich gewesen. Tatsächlich war Hitler zu Beginn seiner politischen Karriere nicht Ausdruck eines allgemeinen Willens, Andersdenkende fabrikmäßig zu ermorden. Er war nicht die Verkörperung einer menschenfeindlichen Weltanschauung, deren alleiniges Ziel es war, Europa in einen neuen Krieg zu stürzen. Er litt, wie Millionen andere auch, an der Überheblichkeit der Sieger, an der verlorenen nationalen Ehre und der Erkenntnis, dass die Auflagen des Versailler Vertrages die Deutschen auf Jahrzehnte ins Elend stürzen würden. Er war ohne Zweifel das Produkt des überzogenen, auf dem puren Zwang der Stärke aufgebauten Siegerdiktats. Seine weltanschaulichen Verirrungen und seine Allmachtsfantasien, die viele Jahre später zum Albtraum der Menschheit wurden, wären nicht möglich gewesen, wenn die Sieger maßvoller mit Deutschland umgegangen wären. In München und Umgebung schaffte sich die sonore, österreichisch gefärbte Stimme zunehmend Gehör. In den Bierkellern und Hinterzimmern bayerischer Gasthöfe und Brauhäuser versprach sie im Namen einer neuen nationalsozialistischen Weltanschauung Erlösung von den Demütigungen, die Wiederherstellung der nationalen Ehre und ein Ende der militärischen Entmündigung. Hitler verhieß den Menschen, wonach sie verlangten. Er war ein Mann ohne Skrupel. Er spürte instinktiv, wonach die Menschen sich sehnten. In seinen Reden vermischte er Reales mit Fantastischem. Er suggerierte und insistierte, drohte und versprach. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen. Ich kann mich nicht lossagen von dem Glauben an mein Volk. Kann mich nicht lossagen von der Überzeugung, dass diese Nation wieder einst auferstehen wird. Kann mich nicht entfernen von der Liebe zu diesem meinen Volk. Und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann. das gemeinsam geschaffene, wiedererkennte, wiedererworbene neue deutsche Reich der Güte und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Die Propaganda der Nationalsozialisten lief auf Hochtouren. Die wachsende Zahl der Arbeitslosen und die Unfähigkeit der regierenden Parteien, die sozialen Probleme zu lösen, taten ein Übriges, um das Vertrauen der Menschen in die parlamentarische Demokratie zu erschüttern. Straßenkämpfe zwischen paramilitärischen, kommunistischen und nationalsozialistischen Verbänden zerrütteten die öffentliche Ordnung. Die kommunistische Vision, Deutschland nach sowjetischem Vorbild zu organisieren, spaltete die Öffentlichkeit. Deutschland wurde zum Hexenkessel. Immer neue Wahlen, immer größere Versprechungen, immer mehr Arbeitslose. Und die Sieger von 1918? Sie schauten zu und dachten nicht daran, den demokratischen Parteien die Hand zu reichen. Sie beharrten starr auf ihren Forderungen, trieben damit den radikalen Parteien von rechts und links die Wähler in die Arme, ließen das zarte Pflänzchen Demokratie verdorren und entrüsteten sich lautstark, als Hitler 1933 die Macht in Deutschland übernahm. Sebastian Haffner, ein ausgewiesener Gegner des Dritten Reiches, beschrieb die Stimmung vieler Deutscher bei der Machtübernahme Hitlers mit folgenden Worten. Es war ein weit verbreitetes Gefühl der Erlösung und Befreiung von der Demokratie. Einmal an der Macht baute Hitler seine Stellung rücksichtslos aus. Weltanschauliche Gegner wurden verhaftet, ihre Organisationen verboten und aufgelöst. Innenpolitische Erfolge, vor allem der schnelle Abbau der Massenarbeitslosigkeit, gingen Hand in Hand mit einer umfassenden politischen Gleichschaltung. Hitlers erste Schritte auf internationalem Parkett waren moderat und zurückhaltend. Erst als er feststellte, dass die Sieger vor harten Gegenmaßnahmen zurückschreckten und seine Entscheidungen hinnahmen, änderte er die Gangart. Die Rückgewinnung der Saar, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, der Einmarsch in das entmilitarisierte Rheinland, der Anschluss des Sudetenlandes und Österreichs. Hitler spielte Wabonk. Seine Einsätze wurden immer höher, das Spiel immer gewagter. Doch die Siegerstaaten schauten zu und verhielten sich so, wie Hitler es den Zauderern in seiner Umgebung voraussagte. Sie protestierten, Konsequenzen aber blieben aus. Hitler schuf die Fakten, die Siegerstaaten nahmen sie hin. Das Volk rieb sich verwundert die Augen. Und seine politischen Gegner verstanden die Welt nicht mehr. Gab es nichts, was dieser Mann ungestraft tun konnte? Die Antwort auf diese Frage kam schneller, als viele es erwartet hatten. Als Hitler, verblendet von seinen Erfolgen, den Bogen überspannte und die Tschechoslowakei besetzte, war er politisch ein toter Mann. Von jetzt an arbeitete die Zeit gegen ihn. Sie erinnern sich noch an das Urteil des französischen Marschalls Foch, der 1919 nach Abschluss des Versailler Vertrages einen neuen Krieg voraussagte und von einem 20-jährigen Waffenstillstand sprach. Am 1. September 1939, 20 Jahre nach Versailles, versank Europa ein zweites Mal in Schutt und Asche. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, ihr Begift darf bekämpfen. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit es reicht. seine Rechte gewährleisten können. Als Deutschland am 7. Mai 1945 kapitulieren musste, war der 31-jährige Krieg vorbei. Wieder bedienten sich die Sieger hemmungslos. Ganze Landstriche wurden zur Plünderung freigegeben. Hunderttausende deutscher Patente wechselten den Besitzer. Moderne Technik und neue Waffensysteme wurden in Kisten verpackt und in die Sowjetunion und die USA verschickt. Das Deutsche Reich, oder besser das, was von ihm übrig geblieben war, bestand nunmehr aus 4 Kolonien, die die Sieger Besatzungszonen nannten. Den Norden übernahmen die Briten, den Südwesten die Franzosen, den Süden die Amerikaner und den Osten die Russen. Millionen Unschuldiger hatten zurückliegenden Blutrausch mit ihrem Leben bezahlt. Verbrechen, die sich im Dunkeln vollzogen hatten, traten an das Licht der Öffentlichkeit. Angesichts der unfassbaren Vorgänge hinter den Kulissen wurde der Ruf nach Vergeltung laut. Da sich die Verantwortlichen längst abgesetzt hatten, traf die Rache oft die Falschen. Wer Nazi war, bestimmten die Sieger. Wissenschaftler, Forscher und Mitarbeiter deutscher Geheimdienste, die gestern noch als Kriegsverbrecher gebrandmarkt waren, wurden über Nacht zu gesuchten Experten. Ihre neuen Kollegen hießen nicht mehr Fritz, Hermann oder Heinrich, sondern Bob, Johnny und Bill. Nette Jungs mit einem stets lächelnden Gesicht und erstklassigen Zigaretten. Im Osten vertrieben die Sieger Millionen Deutsche aus ihrer angestammten Heimat, quartierten sich in die leeren Häuser ein und zerschlugen aus Freude über den Sieg das zurückgelassene Porzellan. Es war unübersehbar. Eine neue Zeit hatte begonnen. Freiheit und Demokratie hielten Einzug in Deutschland. Manche Vorhaben blieben unerfüllt. So scheiterte der Plan eines gewissen Herrn Morgenthau, der vorgeschlagen hatte, Deutschland zu einem reinen Agrarland umzugestalten und die Bevölkerung zu Landarbeitern umzuerziehen, an unvorhergesehenen Ereignissen. Wovon Hitler bis zuletzt in seinem unterirdischen Bunker geträumt hatte, wurde kurz nach dem Kriege Realität. Die Waffenbrüderschaft zwischen den USA und der Sowjetunion zerbrach. Die Verbündeten von gestern standen sich plötzlich als Feinde gegenüber. Der schmale Streifen, auf dem sie ihre Heere gegeneinander aufmarschieren ließen, hieß Deutschland. Viel hatten die Sieger nicht übrig gelassen vom einstigen Großdeutschen Reich. Aber jetzt wurden die Reste gebraucht, um die Interessen der einen Besatzungsmacht gegen die andere zu sichern. Anstelle der von Herrn Morgenthau angedachten Rübenhäcksler entstanden neue Fabriken. Seine Sandwege verwandelten sich in Autobahnen. Statt strohbedeckter Bauernkarten wuchsen moderne Städte in den Himmel. Deutschlands Herz begann neu zu schlagen. Die Nachkriegszeit hatte begonnen. Und mit ihr das Wirtschaftswunder. Deutschland blühte auf, aus Feinden wurden Freunde, aus der Niederlage eine Befreiung. Wie mag wohl ein Historiker, der in 100 Jahren daran geht, unsere Gegenwart zu beschreiben, die Dinge werten? Den Todesstreifen quer durch Deutschland und den Fall der Mauer, den staatlich verordneten Verlust der D-Mark und die Einführung des Euro. Die Aufgabe nationalstaatlichen Denkens als Voraussetzung für ein Europa ohne Grenzen. Hat sich doch noch alles zum Guten gewendet oder wird es ein Abgesang auf eine Gesellschaft der Greise, eine Klage über ein Land ohne Kinder, über leere Staatskassen und nicht vorhandene Zivilcourage. Wie lauten die Urteile, die kommende Generationen über uns und unsere Zeit fällen werden? Waren Dividenden wirklich wichtiger als Arbeitsplätze? War der Konsumrausch es wert, den Staat finanziell zu ruinieren? Haben wir das Erbe von Generationen achtlos weggeworfen, um dafür ständig wechselnden Trends nachzulaufen? Kann eine multikulturelle Gesellschaft ein Volk mit einer gewachsenen Geschichte ersetzen? Sind wir ohne Schuld oder hätten wir wissen müssen, dass eine auf Besitz- und Gewinnmaximierung ausgerichtete Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung auf Dauer nicht funktionieren kann? Draußen ist es dämmerig. Ob die Sonne über Deutschland auf- oder untergeht, wird die Zukunft zeigen. Eine Produktion der Polarfilm und Medien GmbH 2006. Sprecher Matthias Ponier und Eva Garg. Aufnahme Markus Ohm und Sascha Nölke. Bearbeitung Katharina Behrens, Frank Wirth und Vanessa Voss. Buch Karl Höfkes. Weitere Geschichtshörbücher finden Sie im Internet unter www.polarfilm.de.